Guten Tag und herzlich willkommen zum zweiten derwesten.de Podcast. Ich bin der Gregor. Ich bin die Nicole. Und ich der Jafar Jamal Mirkafar. Ja, mit Bindestrich. Eigentlich zusammen. Ja, du hörst hier, so haben wir so eine verheiratete Politikerfrau. Jamal Bindestrich, Jafar Bindestrich. Von der Leyen. Ne? Von der Leyen. Nee. Und die Nicole mit einem langgezogenen I. Ja, Nicole. Die Nicole. Tja, wer uns beim letzten Mal zugehört hat, der wird die Prozedur anscheinend hier schon kennen, ja, weil sonst hätte er jetzt hier wohl nicht mehr wieder reingeklickt. Genau, es waren ja einige. Vielen Dank nochmal für die Unterstützung und dass euch der Podcast so gut gefallen hat. War wirklich toll für uns. Ja, also auch von mir, also wenn ich jetzt klatschen könnte, wenn ich die Hände frei hätte, dann würde ich das machen. Ja. Moment, digitales Klatschen einfügen. So, jetzt habt ihr auch mal das Klatschen gehört. Also, ach so. Ja. Das sind ultra krasse Effekte, die Gregor hier parat hat, ne? Ja, die schüttel ich aus dem Erbe. Ja. Das heißt natürlich, ich muss wieder 20 Minuten länger nachbearbeiten nachher, wenn ich das dann zusammenfahre. Aber das tun wir eben für euch. Ja. Ne? Also wir würden das jetzt hier nicht machen, wenn wir euch, den Lesern von derwesten.de oder den Zuhörern besser gesagt mittlerweile, dann auch, wir wollen euch natürlich was bieten. Und da machen wir ein bisschen Aufwand natürlich, alles gehört dazu. Genau. Ja, so gehört sich das bei einer guten Internetseite, ne? Ja. Ja. Also, wie gesagt, nochmal danke für den großen Zuspruch und das rege Herunterladen und Anhören des ersten Podcasts, wo wir uns angeregt unterhalten haben über das große Thema Modern Warfare 2. Genau. Wir erinnern an den großen grauen Elefanten im Raum. Der große graue Elefant, den sich niemand getraut hat anzusprechen. Wir haben es trotzdem gemacht. Genau. Zwar erst nach 75 Minuten oder sowas, aber ich meine, es ist auch, wie man den Comments dann entnehmen konnte, dann dementsprechend ja auch gut angekommen, dass wir uns eben nicht nur monothematisch mit der Sache beschäftigt haben. Ja. Also nicht entweder, was ist das Gameplay und was ist geil an dem Spiel und auch nicht nur Modern Warfare sollte auf den Index, weil die Flughafenszene ist so hart, weil so versteift sich ja in der momentanen Berichterstattung immer in die eine oder andere Richtung, was man über das Spiel dann erzählt. Ja, leider. Na, und dass es dann einen 90-Minuten-Podcast braucht, um da einfach mal alle Seiten abzudecken. Tja, das haben wir letzte Woche gelernt anscheinend. Ja, und auch sehr gut umgesetzt. Mal auf die eigene Schulter klopfen. Nee, die Effekte füge ich aber nicht ein. Ach, ich hab keine Schulterklopf-Soundeffekte auf der Festplatte. Schade, beim nächsten Mal vielleicht. Beim nächsten Mal. Ich nehm das separat auf. Ja, okay. Aber gut, nach dem ersten Podcast eben, der sich speziell über Modern Warfare 2 gedreht hat, haben wir uns jetzt gedacht, oder speziell die Nicole, die natürlich das hier alles angeleiert hat, ja. Die natürlich auch dann keine höheren Motive hat, einfach, dass sie dann Content für der besten.de hat, den sie dann auffüllen kann in Richtung Weihnachtstage hin. Und nicht immer schreiben muss. Genau, ne, das ist... Also wenn man die Zeilen alle aufschreiben würde, wie lange würde das dauern? Das würde auch niemand durchlesen, ehrlich gesagt. Ja. Der längste Artikel aller Zeiten wäre das, ne? Würden wir im Guinness-Buch der Rekorde landen, wenn wir sowas online stellen würden? Mhm. Wahrscheinlich, ne? Also im Guinness-Buch der Rekorde für den Artikel, der am wenigsten gelesen wurde, ja. Wahrscheinlich. Ja. Minus 2 Klicks. Ja, dementsprechend wollten wir uns nochmal eben zu ein, zwei Podcasts hier nochmal in Richtung Weihnachten zusammensetzen. Und Weihnachten ist auch das... perfektes Stichwort. Ja, vom kontroversen letzten Thema zu einem etwas seichteren Thema heute. Eben. Minder kontrovers, ne? Coca-Cola und so. Ja, aber nee, ich meine, also wenn man das von der Gamer-Sicht dann dementsprechend sieht, ist natürlich Modern Warfare was die Gamer entzweit, ne? Von wegen, wir finden es geil oder wir finden es total scheiße. Aber ich glaube, jeder kann sich dann einigen, Weihnachten und Gamen, das gehört ja irgendwie zusammen. Für manche Leute zumindest, es gibt ja auch Leute, die halt sagen, oh Gott, wie könnt ihr nur an Weihnachten spielen? Also, es gibt auch Leute, die Freunde haben, das meinst du, oder? Genau, feste Familie und so. Oder keine Christen sind, ne? Ja, ganz ich genau. Hier als Moslem muss da ja immer sagen, nicht alle Moslems feiern nicht Weihnachten. Das bedeutet, wir haben, obwohl wir alle sehr, eigentlich so gläubig sind, aber obwohl wir Moslems sind, feiern wir tatsächlich Weihnachten. Das ist ja Tradition dann eben. Das hat ja nichts mit Religion zu tun. Ich glaube, für die wenigsten ist es jetzt wirklich immer noch ein religiöser Feiertag. Außer für dich, Gregor. Ehrlich gesagt, also... ich bin ja, okay, ich selber bin Atheist, also dementsprechend hat es für mich keine religiöse Bedeutung, aber von der Familie aus sind wir natürlich hier griechisch-orthodox aufgewachsen und aufgezogen worden und bei uns, ich weiß nicht, ob das wohl Tradition bei allen oder so ist, aber wir bekommen, wenn wir Geschenke bekommen, bekommen wir die nicht an Weihnachten, sondern wir bekommen die an Nikolaus. am 6. Dezember. Mhm. Das heißt, unser Weihnachtsfest ist oder unsere Bescherung ist am 6. Dezember und der Rest ist freie Zeit sozusagen bis dahin. Ne? Können wir vielleicht nochmal in die Kirche gehen und so weiter und so fort, aber es gibt dann nicht dieses Typische, was dann sich in westlichen Ländern oder vor allem in Amerika durch die 24., 25. Dezember ist die große Bescherung, da kommen die großen Geschenke und alles super und so toll. Und Fresszeit. Eben, ja. Die Fresszeit kommt für mich dann, aber die Geschenkezeit war dann am 6. eben für mich. Ach so, da würden sich viele Kinder wahrscheinlich drüber freuen. Die würden sich vielleicht eher freuen, wenn sie dann nochmal Geschenke bekommen hätten. Ja, genau. Die eine Hälfte des Spiels gibt es am 6. und die andere am 24. Ja. Das ist natürlich dann mit dem, wenn man dementsprechend älter geworden ist, wenn man dann keine Geschenke oder Spiele mehr gefunden hat, auch gesagt hat, ja, ich will jetzt nicht zu Nikolaus was bekommen und so weiter. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Mhm. Es kommt trotzdem immer noch irgendein, ja, ich müsste es fast schon Terrorist nennen, dann vorbei und füllt einfach meine Schuhe mit Walnüssen und Nektarinen. Ey, wer will eigentlich diese Walnüsse und Nektarinen? Jetzt mal, also die Walnüsse fand ich total beknackt schon immer. Das ist ein kleiner Aufruf von Gregor, hört auf damit. Egal, ja, wer also es tut, Schluss mit den Walnüssen. Walnüsse finde ich toll, ehrlich gesagt. Ich kann mit den Nektarinen nichts anfangen. Nur irgendwie ist das immer in meinen Schuhen drin. Ja, ist ein bisschen matschig dann. Ne? Ja, nicht nur matschig, ich kann nicht zur Arbeit gehen dann. Ja? Stell dir vor, du warst morgens auf, verdammt, ich komme zu spät und da hat dir irgendein Terrorist deine Schuhe mit Nektarinen und Walnüssen aufgefüllt. Ja. Wie soll ich dann schnell zur Arbeit? Das ist Sabotage. In der Regel hat Gregor nur Äpfel oder sowas in seinen Schuhen. Ja, genau. Ich lasse einen zarten Käse dort reifen. Ja. Ja? Ein Gorgonzola. Der dann dementsprechend dort sein Biotop hat. Also zurück zum Thema. Wir sind ja eigentlich beim Thema. Ja, die ganze Zeit. Ist echt traurig. Wir sind bei Gregors Thema jetzt gerade so. Nee, Weihnachtsthema. Das war, glaube ich, einfach um mal die Unterschiede zu zeigen. Ist natürlich für jeden anders behaftet, die Weihnachtszeit, was speziell Religion oder Abläufe oder Bräuche und so weiter dann angeht. In manchen Ländern auch zu Neujahr. In manchen Ländern auch ein bisschen anders. Man sieht es gerade nicht. Ja, man sieht es gerade nicht. Der Redaktionshund wollte sich gerade an Gregors Mikrofonkabel strangulieren. Ja. Und er hat gerade. Unser Redaktionshund, die liebe Stine, hat sich hier gerade breit gemacht und hört gespannt unseren Erzählungen unter dem Weihnachts-Podcast-Computer zu. Ja, also in der Mangelung eines Weihnachtsbaumes, der hier gerade nicht steht. Und hat sich gerade an dem Kabel verlustiert. Deshalb hat sich das gerade ein wenig komisch angehört. Aber. Also das Ganze war jetzt eben nur einfach, um mal zu zeigen, die Bräuche sind natürlich alle dezent anders, ob es jetzt ein religiös behafteter Brauch ist, dass man sich zu Weihnachten zusammensetzt oder sowas, oder dass man dort Geschenke bekommt, oder, oder ob es einfach ein Brauch ist, das ist durch die Gesellschaft hier ist, weil hier nun mal in Deutschland gefeiert wird und was man dementsprechend dann so macht, worauf wir uns dann eben einigen können, an Weihnachten gibt es freie Zeit, an Weihnachten gibt es viel zu essen und an Weihnachten gibt es Geschenke drumherum. Ja, für viele ist es ja nicht unbedingt freie Zeit. Ne? Für viele ist es ja regelrecht Stress. Für den Weihnachtsmann. Komm, du hast doch. Es gibt doch auch Essen und sowas alles. Das muss ja auch irgendjemand was machen. Also bei mir hat der Weihnachtsmann immer nur Geschenke gebracht. So. Ja, und der hat nicht das Essen gekocht? Nee, leider nicht. Boah, ich muss aufpassen, dass ich hier keine Shovi-Sprüche oder sowas dann ablasse. Sonst. Ja, bei mir kocht immer die Mama und meine Mutter ist die beste Köchin der Welt. Sagt ja jeder über seine Mutter, aber. Ja. Also deine Mutter. Ich wusste, dass es von Gregor kommt. Nee, also ich muss schon sagen, solange ich dann nicht auch mit Kochen beschäftigt bin, ist es, glaube ich, auch gut so, ne? Das ist gut so, ja. Weil es ist zwar Stress, aber die liebe Mutter von uns, die freut sich ja auch ein bisschen, wenn sie uns hier wunderbares, köstliches Essen geben kann. Wie ist es bei euch so? Ja, also es ist schon sehr, sehr ähnlich. Also vor allem eben für Leute in der Altersklasse, die nicht mehr direkt zu Hause wohnt, ne? Die, sagen wir mal, seit einem Jährchen oder so ausgezogen ist, da freut sich natürlich die Eltern, die Mutter und so weiter, wenn man dann wieder mal vorbeischaut. Kindchen, kann ich dir doch mal was hier, wir machen ein schönes Weihnachtsessen und hier ein Truthahn oder eine Pute oder ein Puthahn, wie es meine Mutter mal genannt hat, also zusammengemischt die beiden Wörter. Oder auch ganz toll, der Karpfen. Stromberg. Ich hasse diese Stromberger. Ich habe so viele Zitate, das wäre so gut, aber es ist was für einen anderen Podcast. Ja, Nicole? Sehr guter Karpfen auch immer zu Weihnachten. Karpfen, ja. Ist auch ich weiß jetzt nicht, ob das hier so in der Runde so bekannt ist, aber am Weihnachten wird ja auch auf Karpfen gegessen. Ja, oder am ersten Weihnachtstag. Oder gar kein Fleisch bei Vegetariern, ne? Ja, so, genau. Bei ja, uns? Ja. So, und wir Griechen sind, wird nur Fleisch gegessen, aber kein Fisch. Also ich bin jedenfalls kein Fischfan. Dementsprechend bei uns ist es meist ein ja, ich glaube, gerade war ja auch Thanksgiving gestern in den USA. Ja, wir machen dann das verspätete Thanksgiving quasi mit einem Truthahn, mit gebackenen Kartoffeln. Tatsächlich. Und sowas. Also das ist für uns dann so Weihnachtsessen. Aber auch richtig, der Magen gefüllt ist, bis es nicht mehr geht. Dann werden nochmal die Hosen aufgemacht, so die Gürtel geöffnet, dass man nochmal die zweite Runde mitessen kann. Das Problem, die werden meist von alleine geöffnet, einfach weil es dann so anspannt. Aber da sollten wir natürlich auch nicht vergessen, dass es Länder gibt, wo es gar nichts zu essen gibt und so. Ne? Ach komm, sei jetzt nochmal kein Spiel. Also, ja, danke, mach den Leuten jetzt hier allen ein schlechtes Gewissen. Nein, es ist nicht zu lachen, aber ich meine... Ja, natürlich, natürlich. Über die Weihnachtszeit gesehen, da... ist es halt leider so, wir können kein Essen nach Afrika schicken, wir könnten, aber es wäre seltsam. Und, oh, ich sag lieber gar nicht sofort. Nee, ich meine, wir wissen natürlich speziell, wenn wir jetzt hier in der Runde reden über Weihnachten, über Videospiele, was jetzt nochmal dazu kommt, das ist natürlich schon, wenn man es ganz, ganz hart nimmt, schon irgendwie dekadent. Ja. Ne? Weil die armen Kinder, natürlich viele, viele, viele Kinder dann dementsprechend während Weihnachten nichts zu essen haben. Aber ich glaube, man muss einfach die beiden Sachen einfach mal auftrennen und jeder kann dann für sich dann eben entscheiden, wie wir das dementsprechend nehmen. Wir wollen jetzt erstmal einfach über unsere Dekadenz sprechen. Und ich habe sogar gelesen, dass der Medienhandel und quasi der Markt kein großes Minus irgendwie so in den letzten Monaten verzeichnet hat. Also das Weihnachtsgeschäft schien wohl zumindest, was Multimedia-Sachen angeht, Videospiele und andere Medien in der Richtung, so schon sehr erfolgreich gewesen zu sein. Ja, also es gab auf jeden Fall, wenn dann nur so relativ marginale Rückgänge im Absatz. Mhm. Aber speziell, es hieß ja sehr lange Zeit, dass das Videospiel-Business ist dann rezessionsresistent. Ne? Weil obwohl Videospiele dann dementsprechend so ein großes Luxusgut sind, es ist natürlich Luxusgut. Ne? Also niemand braucht eine Konsole. Also es wird ja nicht so sein, dass wenn man jemanden die PS3 wegnimmt, der auf einmal aus dem Fenster springt. Entzugserscheinungen und muss dann in die Klinik und sowas. Das wird es natürlich nicht geben. Aber obwohl die dementsprechend ihren Preis haben, die Konsolen, und ich meine speziell PS3 und Xbox und sowas, PS3 anfangs gestartet für 600 Euro. Ja. Das ist ja okay. Mittlerweile ist es zum Glück alles erträglicher, aber das sind natürlich Preise, die du sonst in der Zeit, die von Rezession und Wirtschaftskrise und Joblosigkeit und so weiter dann dementsprechend geprägt ist, dass es trotzdem dann die Verkäufe noch relativ hoch geblieben sind. Was natürlich dann daraus auch resultiert, viele Leute wollen sich ablenken, viele Leute wollen was verschenken. Ne? Also du kannst eben eine kleine Freude damit machen, wenn du dem Videospielsystem in die Hand gibst oder ein DS oder sonst was. Der Markt hat ja auch teilweise stark darauf reagiert, sage ich jetzt mal. Ne? Es gibt ja jetzt halt auch also Konsolen, Sony, Nintendo, Xbox mit Microsoft, die haben ja alle ihre Preise schon ein bisschen heruntergesetzt, sage ich jetzt mal. Das ist ein Faktor, der dazugekommen ist. Also ich meine, die Wirtschaftskrise hat ja erst, also das ist ja der vorherrschende Punkt, der eben wirklich in allen Bereichen der Wirtschaft reingehauen hat und die Absätze hat wegbrechen lassen, der dementsprechend auch an einem angeblich so rezessionsresistenten Medium wie den Videospielen, die eben trotzdem gekauft werden, auch wenn sie ein Luxusgut sind, aber durch ihre Natur als Ablenkung, als Geschenke für andere Leute, hat trotzdem einen kleinen Effekt gehabt. Ich weiß zum Beispiel, in Amerika hat sich die Wii seit ihrem Erscheinen eigentlich wirklich wie blöde verkauft. Jetzt kam die erste Preissenkung der Wii, ne? Was eigentlich nur das Resultat dann ist, dass die Absätze ganz leicht weggebrochen sind. Gab es auch dementsprechend dann so das erste Mal wirklich ein paar kleine Rückgänge gegenüber nach mehreren Jahren einfach Rekordjahre, die nach und nach gekommen sind. Ja. Das ist jetzt eben leicht dezent eingebrochen. Da will natürlich eine Industrie, die es gewohnt ist, dann immer wirklich die höchsten Zahlen und neue Rekorde zu brechen und sowas zu haben, dem ein bisschen entgegensteuern. Und das ist das Resultat, was wir dann hier dieses Jahr gesehen haben, dass die Preise angepasst wurden, dass Sony endlich mit einem vernünftigen Modell der PS3 mal angekommen ist, das bezahlbar. Das vorherige Modell war auch bezahlbar. Ja, okay, es war schon teuer. Ja, aber du musstest ja noch eine Garage anmieten, damit du es zu Hause hinstellen kannst, so groß wie der Raum. Also es hat sich natürlich angepasst hin, aber es ist natürlich nochmal mit der Slim, die jetzt so seit 3-4 Monaten ungefähr erhältlich ist. Ungefähr, ne? Seit der Gamescom erhältlich ist, nochmal einfach ein klares Signal gesetzt bekommen. Das ist jetzt die richtige PS3, die kostet 2,99 maximal, ne? Und es gibt x-fach Bundles und mit größerer Festplatte und mit 3 Spielen und 15 Blu-Rays und sonst was mit dabei, dass du ein Signal gesetzt bekommen hast, das ist jetzt bezahlbar. Selbst, also ich habe mir auch lange Zeit keine eigene PS3 gekauft, sondern wenn ich die hier gebraucht habe, für die Arbeit von der Arbeit mitgenommen, um das dementsprechend zu machen. Bei uns kann man das, ja. Bei uns kann man das, das ist der Vorteil. Und auch der Zwang natürlich, wenn man dann dementsprechend das hier so machen muss. Aber ich hatte endlich mal dass ich mich nicht schlecht gefühlt habe, dass ich dann wieder so ein Videospielsystem dann kaufe. Ne? Bei allem Zeug, was ich eh zu Hause herumtöre. Und gleich natürlich Wii im Preis gesenkt worden, 199 statt 250. Ja. Die PSP mit dem neuen Modell gekommen, die älteren ein bisschen runtergesetzt worden, damit die auch nochmal. Ja, also zu Weihnachten kannst du jetzt ja halt echt ein richtig gutes Schnäppchen machen, fast genau, schon. Also genau, genau. Also selbst wenn du guckst, dann die ganzen Mediamärkte und Saturns und so weiter, ja, die dann mit. Ich meine, guck dir mal alleine Aldi an, ja? Vor ein paar Monaten hätte wahrscheinlich niemand gedacht, dass Aldi jetzt eine PlayStation 3 im Angebot haben wird und dann auch noch teilweise so günstig, dass sich die anderen Märkte darauf einstellen müssen. Und exklusive Sachen sogar dort. Ich glaube, das ist ja immer noch der einzige Platz in Deutschland, wo du Wipeout HD als Disc-Fassung bekommen kannst. Ja? No? Also Wipeout Fury HD. Das war ja eigentlich ein Download-Titel für die PS3 und es hieß auch lange Zeit, dass es nur als Download-Titel da ist. Jetzt war es als Bundle mit der Aldi PS3 mit dabei in Disc-Form. Das ist natürlich für die Controller. Und zwei Controller, ne? Ja. Also ich hab's auch schon ein bisschen bereut, dass ich am ersten Tag dann die PS3 gekauft habe. Ja? Dann denkst du, oh ja, cool, hätte ich mal 2 Wochen gewartet, hätte ich noch Uncharted 2 plus eine 200 Gig Festplatte dazu bekommen für den gleichen Preis. Vielleicht 2 Controller und so weiter. Aber na gut, ne? Das sind die Sachen, man hätte damit schon rechnen können, da ist die eigene Gear dann einem in die Quere gekommen. Ja. Aber wie gesagt, also es stimmt halt schon, dass die Märkte sich, also halt besonders die Discounter, sich immer mehr auch darauf einstellen, dass du halt sagst, okay, die Leute wollen halt auch ein bisschen was deren Preisbudget angemessen ist irgendwo und auch da reinpasst irgendwo. Und Aldi, wie gesagt, hat natürlich damit echt den Vogel abgeschossen, sage ich jetzt mal so mehr oder weniger. Ja, ne? Also es ist quasi in einer langen Linie der so langsam aufkommenden Videospielschnäppchen bei Supermärkten speziell. Ja. Du hast ja auch manchmal an der Kasse irgendwelche PS2-Spiele bei Penny gesehen oder sonst was, wenn du dort eingekauft bist. Das ist einfach nochmal der Schritt weiter. Das ist jetzt auch eher, dass eine Konsole ein Artikel ist, der eben bei Aldi mitverkauft wird und sich jetzt auch keiner wirklich speziell denkt, das passt ja wirklich überhaupt gar nicht. No? Ja. Also Aldi hat ja auch die Computer lange Jahre verkauft und oh, guck mal, der neue Aldi-Computer, da muss jeder jetzt hin, da prügeln sich alle früh morgens, damit sie ihren Medion dort da rausschleppen können. Jetzt ist eben das Ding, auf das alle abgefahren sind, die relativ günstige PS3, ne, wo dann wirklich alle von Mediamarkt zu Amazon zu sonst was hinterher schieben. Und dieser Preiskampf ist auch was ich dann auch speziell interessant finde. Einfach, ja. Ich meine, speziell aus Gamersicht aus, wir kriegen natürlich von der Presse dann dementsprechend Muster gestellt. Ne, aber in der großen Redaktion, wo dann dementsprechend viele da drin sitzen, bekommt einer das Muster, der den Test macht und die anderen gehen dann leer aus. Ja. Ja, dann freue ich mich zum Beispiel, wenn ich wie letzte Woche in den Mediamarkt gehen kann, man kann mir Assassin's Creed 2 kaufen für 44 Euro. Ne? Was ein Spiel, was normalerweise für 70 verkauft wird. Einfach durch den Preiskampf, der momentan existiert, dass ich fast weniger als 2/3 für das Ding dann bezahle. Ja, einfach. Stimmt schon so. Also Assassin's Creed, also jetzt gerade im Vergleich zu so, also Blockbustern, die ja, also Blockbuster sagt man ja fast schon gar nicht mehr, aber zu den ganzen Spielhits, die jetzt so rauskamen, Uncharted oder hier jetzt ja auch Modern Warfare 2, das war natürlich schon ziemlich günstig, sage ich jetzt mal. Ja, natürlich. Also speziell eben bei so einem Titel, der ähnlich wie wir es letzte Woche bei Modern Warfare 2 besprochen haben, der sich natürlich verkaufen wird, weil Assassin's Creed ist mittlerweile eine riesige Marke und ist auch erfolgreich. Also natürlich, es ist fantastisch. Draußen fährt gerade ein riesiger Bagger vom Fenster vorbei, während wir hier sprechen. Es ist ein bisschen irritierend. Also, aber Entschuldigung, wir kommen auch gleich wieder zum Topic zurück. Er ist rot. Er ist ein roter Bagger, ein knallroter Bagger. Das ist echt klein, ne? Dementsprechend, dass sich Assassin's Creed 2, wenn es Modern Warfare 2 jetzt nicht in den letzten Wochen gegeben hat, und es sind zwei Titel, die beinahe parallel rausgekommen sind, sowas hast du normalerweise, solche Riesenblockbuster wie die beiden, nicht mal innerhalb eines Jahres, und jetzt kommen die in der gleichen Woche raus, dass sich Assassin's Creed natürlich dezent weniger verkauft hat als aber Modern Warfare. Aber trotzdem verdammt gut, zum Glück. Ich glaube auch in der ersten Woche so fast 2 Millionen weltweit und sowas. Ja. 1,6 Millionen. 1,6 Millionen, was auch, also in Videospiel umsetzen, ist es natürlich wirklich absoluter Blockbuster-Status. Ja, also da kann man auch wirklich sagen, dass Ubisoft dann ja damit auch jetzt langsam anfängt, Geld zu verdienen. Eben. Bei dem, was sie da reingesteckt haben. Eben. Und natürlich war das dieses für 44 Euro eine Aktion, die dann dementsprechend, was sie wirklich auch speziell in diesem Jahr durchzieht und auch seit dem letzten Jahr, seitdem ich dann die Importhändler aus England für mich entdeckt habe, wo dieser Preiskrieg noch extrem größer tobt als hierzulande. die sich gegenseitig alle unterbieten mit Preisen für neuen Spielen, dass du da komplett neue PS3-Spiele teilweise für 20, 25 Pfund bekommst. Ja, das ist schon echt krass. Weil letztes Jahr konntest du innerhalb von einem Monat nach Release konntest du dir Mirror's Edge für 10 Pfund kaufen. Das sind so knapp mit Versandkosten vielleicht so 15 plus. Es ist irgendwie traurig, aber okay, Mirror's Edge war auch ein Spiel, was sich jetzt nicht so ganz so verkauft hat, wie sie es erwartet hätten, aber es sind auch viele andere Spiele eben dementsprechend einfach sehr schnell, sehr günstig geworden. Ja. Und das ist auch ein Trend, also viele hätten sich Assassin's Creed jetzt auch für 60 oder 70 gekauft, ne? Oder wie Modern Warfare eben, die sind ja die andere Richtung gegangen und gesagt, wir machen das Spiel extra teuer, weil wir wissen, es wird sich verkaufen. Aber jetzt auch gerade auf die Sicht auf Weihnachten jetzt gesehen, so, ne? Das ist natürlich auch schon reichlich clever jetzt von Ubisoft zu sagen, okay, ich meine, es gibt halt viele interessante Titel, die gerade jetzt nochmal zum Jahresende rausgekommen sind, ne? Und viele können sich halt jetzt nicht zwei Titel leisten, sondern vielleicht auch nur einen, irgendwie so zu Weihnachten, gerade bei der heutigen finanziellen Lage, ne? Und jetzt zu sagen, okay, wir brechen jetzt mal aus dem allgemeinen Preisbudget der anderen großen Titel raus, ist natürlich. Meinst du, das war eine Entscheidung von Ubisoft? Oder ist. Also ich weiß ja nicht, inwiefern Ubisoft da das Vetorecht oder sowas hatte, dass der Titel zu dem Preis dann dort verkauft wird. Das ist natürlich dann ein Preiskampf, der auf die Magen der Händler dann geht. Ja. Die machen das quasi als Lockangebot, dass die Leute sagen, guck mal, die haben die günstigsten Preise. Wenn ich dort bin, nehme ich noch ein Controllerkabel mit, was, wie wir alle wissen, die mal mit dem Einzelhandel da zu tun hatten, dass die größten Magen hat im Verkauf. Also nochmal, wenn ihr beim Saturn ein Kabel kauft, ein Tonkabel oder sonst was, verdient der Saturn mehr damit, als wenn ihr dort eine PS3 kauft. Ne? Das sind, weil einfach dort die Preise so geregelt sind. Und da wird einfach mal so ein Angebot, womit die eigentlich Verlust machen müssten. Also im Einkauf kriegst du, glaube ich, nicht für 44 Euro ein Assassin's Creed. Das heißt, die machen mit jedem verkauften Exemplar erstmal Verlust, aber haben die Leute schon mal zu sich hingelockt. Ja, auf jeden Fall. Dass die anderes Zeug mitnehmen. Also natürlich, es kann natürlich auch von einem bewussten Schachzug eben von Ubisoft gewesen sein. Dass ich glaube, die können so eine Art UVP halt schon irgendwie so einen Mindestverkaufspreis auf jeden Fall angeben. Irgendwie so. Also dass sie sagen können, okay, wir wollen jetzt halt nicht, dass es für 12 Euro über den Ladentisch geht, sondern wir haben da schon eine gewisse Marke und die bitte nicht unter- oder überschreiten. Stimmt, ja. Es kann wirklich ein cleveres Ding gewesen sein, speziell eben einfach um dem Modern Warfare 2 Wahnsinn, der eben immer noch herrscht und existiert, wirklich mal ein bisschen Paroli bieten zu können. Und wie du schon auch gesagt hast, ist natürlich jedes Jahr dasselbe, dass in Richtung Weihnachten Blockbuster-Titel massiert hintereinander dann rauskommen. Dieses Jahr hattest du innerhalb von einem Monat fast teilweise in den gleichen Wochen so Titel released wie Brutal Legend, wie Uncharted 2, wie Modern Warfare 2, wie Assassin's Creed 2, viele zwei da drin. Viele Fortsetzungen. Plus Fortsetzungen und x-fach andere Titel, die wir, und New Super Mario Brothers, um auch mal auf die Wii-Schiene zu kommen, die einfach alle innerhalb eines kürzesten Zeitraumes rauskommen. Und wenn man Zelda für den DS, das jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen dann hier aufschlägt, einfach wo man gar nicht weiß, wo man vorne und hinten anfangen soll. Und da muss man sich natürlich auch als Weihnachtsgeschenk oder als Gamer, sagen wir mal, entscheiden, wie möchte ich mein Weihnachtsfest verbringen, wofür möchte ich mein Geld ausgeben oder vielleicht auch eben, womit würde ich mich gerne beschenken lassen. Ja. Ja? Wir waren ja jetzt gerade auch dabei, so eine Kaufempfehlung quasi fertigzustellen irgendwo, und das war schon reichlich schwer, weil bei einigen Plattformen wusstest du halt echt gar nicht, okay, jetzt gehen wir schon so langsam in die 15 Artikel irgendwie eben, so rein, weil ich meine, wo Batman, soll man anhalten? Genau, ich meine, wenn man von Anfang des Jahres irgendwie so mal guckt, was da alles rauskam, so, und in diesem Jahr muss man ganz ehrlich sagen, es war echt ein gutes Jahr, muss man es wirklich war, sagen. Es war ein gutes Jahr, aber jedes Jahr am Ende. Titeltechnisch, also man sagt immer, natürlich das, was immer am Ende des Jahres kommt, das haben wir auch jetzt hier natürlich in Richtung Game One dann bemerkt, wir hatten nochmal eine kleine Gesprächsrunde vor ein paar Tagen, wo wir über unsere Favoriten des Jahres dann dort geredet haben auch schon gemerkt, es hat mit einem kleinen, wie immer, kleinen Minitief in Richtung Sommer dann doch, Sommerloch, um wieder das berühmte Sommerloch da zu zitieren, aber es ist natürlich eins, das von den Publishern eben so gestaffelt wird, was du dieses Jahr eben hattest, was sich langsam in den letzten Jahren so gezeigt hat, ist, dass sich nicht nur alles hier in den November- und Dezembermonaten massiert, weil du hast ja wirklich dann auch hier natürlich jetzt sehr viele gleichzeitig released, aber du hattest auch Anfang des Jahres einfach mal ein paar wirkliche Blockbuster in der Richtung von Street Fighter 4, Resident Evil 5 ist ein März-Titel gewesen. Ja. Liberty City Stories. The Lost and Damned, GTA und Gay Tony, was jetzt kürzlich rausgekommen ist, was auch ein Blockbuster-Ding. Dann dementsprechend Killzone ist das 2. Killzone 2 am Anfang, wer darauf abgefahren ist. oder? Ja. Also als Konsument finde ich es teilweise wirklich schwierig, sich da jetzt zu entscheiden. Also jetzt, so, wenn man sagt, so, okay, man konzentriert sich jetzt auf so ein anderes Geschäft und sagt sich jetzt so, okay, also vielleicht noch irgendwie am Nikolaus noch irgendwie ein kleineres Spiel so, aber jetzt so Weihnachten so. Es ist eben, also das muss die Industrie, glaube ich, auch, die muss sich einfach vom Gedanken nochmal lösen. Sie kommen natürlich schon langsam auf den Weg dorthin, aber die haben natürlich ihr vor Augen, an Weihnachten wird viel Geld ausgegeben, wird viel verschenkt, kaufen sich die Leute viel. Ja. Wenn wir dort den Hit haben, ne, dann kriegen wir so viel Umsatz, den wir in keinem anderen Zeitraum des Jahres dann haben könnten. Was die aber natürlich nicht bedenken, je dichter gedrängt das Feld ist, und wenn da ein Modern Warfare 2 dann ist, dann kauft sich immer Modern Warfare 2. Ich habe gerade für Game One mir The Saboteur angeguckt von EA, was ein nettes Game ist, GTA-Stil, ein bisschen Assassin's Creed mit drin, mit Klettereinlagen und also so ein Genre-Mix mit viel GTA im Zweiten Weltkrieg. Und das ist eigentlich so ein Titel, bei dem ich sagen würde, es ist nett, das kann man sich gerne mal geben. Aber ich glaube, niemand wird, wenn er vorm Regal steht und da die Wahl hat zwischen Modern Warfare 2, zwischen Assassin's Creed 2 und The Saboteur, zu The Saboteur greifen. Ne? Oder auch du könntest jetzt GTA Gay Tony kaufen, da würdest du eher GTA kaufen, um ein vergleichbares Spiel zu haben. Ja. Ne? Und einfach damit stellst du die Spiele, die anderswo eine Chance gehabt hätten, wenn dieses The Saboteur irgendwann im Mai veröffentlicht hätten zum Beispiel. Oder im Juni sogar beim bösen Sommerloch. Dann hätten die mehr Chancen gehabt, davon mehr zu verkaufen. Das ist natürlich jetzt hypothetisch gesprochen. Ja. Es kommt ja jetzt erst jetzt hier dann in den nächsten ein, zwei Wochen raus. Aber ich glaube eben nicht, dass es sie so gut verkaufen wird, wie es einen anderen Zeitraum des Jahres hätte machen können, weil es einfach überrollt wird von dieser Welle an Superblockbustern, die dann hier da sind. Ja, aber wie ist das? Also ich als Gamer denke mir zum Beispiel nie, ich warte jetzt, bis ich mir ein Spiel kaufe, bis Weihnachten. Also in der Regel, so stelle ich es mir vor, vielleicht stimmt es auch nicht, sind jetzt tatsächlich die Mütter, die da letzten Endes hingehen und für ihre Kinder quasi oder für ihre Söhne da noch Spiele besorgen. Oder einen Gutschein. Das ist das Ding, das ist die Diskrepanz, die dann immer noch herrscht. Zwischen natürlich wird beschenkt und verschenkt, aber jeder, der dann als Gamer, sagen wir, in dem Alter ist, wo er selbst dann Geld verdient und sich selbst mit Games dann versorgt, der will natürlich einen konstanten Level, sagen wir mal so halten. Ja. Ne, so die typische Xbox 360-Mentalität. Was ist der Titel der Woche? Den spielen wir jetzt alle, aber nächste Woche brauche ich wieder was anderes. Ja. Und es ist ja nicht so, dass ich dann so 10 Spiele an Weihnachten kaufe und dann die nach und nach spiele, bis ich im Juni angekommen bin, sondern ich würde auch gerne dann haben, einfach okay, auf das Spiel habe ich mich jetzt gefreut, das spiele ich jetzt für die Woche. Also bei mir war es Uncharted 2 zum Beispiel jetzt hier, das für mich auch persönlich das Spiel des Jahres geworden ist, in der internen Abrechnung hier bei mir im Schädel. Über solche Dinge denkt man eben nach in der Branche hier, ne? Was waren deine Games und so weiter? Aber einfach um das wollte ich spielen, das habe ich mir geholt, das spiele ich auch, bin noch nicht ganz durch leider, eben weil wieder viel Arbeit dazwischen gekommen ist, aber ich habe im Gegenzug dann eben auch ein Brutal Legend mitgenommen und ein Assassin's Creed 2 jetzt hier gekauft. Eigentlich ist es ja nicht so doll, einfach weil ich würde mich schon gerne einfach auf ein Spiel konzentrieren können und nicht immer diese Halde haben. Ja, wo man viele sagen sind würde, ja auch auf einen längerfristigeren Zeitraum angelegt. So, du kannst es ja auch nicht alles innerhalb von einem Wochenende durchspielen. Eben, nicht außer Gregor. Nee, ich spiele auch nicht mehr wirklich privat viel. Das ist eben das. Der Fluch des Berufes, der dich dann eben zwingt, viel bei der Arbeit und so weiter zu zocken. Wenn ich spiele, dann spiele ich meist nur Handheld-Geschichten, ehrlich gesagt. Der Redaktionshund läuft wieder amok. Ja, der Redaktionshund hat gerade die Redaktionsblume beschnuppert. Komm, Stine, das ist halt hier Hausverbot. Frisst die Tüten. Von der Redaktionshund und Nicole. Ja, echt, wirklich. Dann nehmen wir mal was schön hier auf und dann kommt gleich der Redaktionshund und das stört alles. Nee, also es ist halt tatsächlich so, dass bei mir, weil ich ja auch recht wenig Zeit hatte, was zu zocken, ist für mich tatsächlich auch Uncharted, auf das ich mich jetzt richtig freue, so während der Weihnachtszeit. Und ja, also die anderen Spiele, ich muss gerade überlegen, was gab es denn noch, was ich jetzt unbedingt noch nachholen will. Also Assassin's Creed, klar, werde ich spielen, aber ich weiß jetzt schon, dass so auf ein Spiel fixieren werde. Es gibt so irgendwelche Sachen, das ist auch ein guter Punkt, den du da ansprichst, ist natürlich für Gamer, die sich natürlich das ganze Jahr über mit Spielen versorgen. Die Weihnachtszeit bedeutet für mich speziell natürlich Freunde, natürlich Familie, natürlich Essen gemeinsam, aber auch, dass du da mal eine Strecke hast, einfach an Zeit, die du, sagen wir, dem Spaß am Spiel dann widmen kannst. Nicht nur im beruflichen Spielen, Also auch als Kind eben früher, das sind so Erinnerungen, die ich dann über habe, wenn du an Weihnachten wirklich mal 3-4 Tage hintereinander frei hattest. konntest, dass du dann dir irgendein Spiel gegriffen hast und dann konntest du dich wirklich mal drin versinken lassen. Ne? Ja. Und ich als alter Rollenspiel-Fan hatte dann natürlich dort meine Fantasies. Und dementsprechend, das sind solche Dinge, wo du dann drin aufgehen kannst. Es hat nochmal eben was Besonderes einfach, weil da sind alle gemeinsam dann hier dabei. Also jeder macht irgendwas, worauf er jetzt Bock hat und so weiter. Dann sitzt du dann teilweise mit deinen Geschwistern dort zusammen, wenn du dann dementsprechend kein Einzelkind bist und ihr spielt gemeinsam und so weiter und so fort. Und das ist so etwas, auf das freue ich mich dann jedes Jahr oder habe mich als Kind dann dementsprechend darauf gefreut, einfach mal diese Zeit zu haben, die einem Spiel zu widmen. Ja. Und du spielst ja auch, wenn du es jetzt wie wir beruflich machst, irgendwie so, du spielst ja dann auch nicht immer gerade das, was dir wirklich gefällt. Nee, absolut nicht. Ne? Und, absolut nicht. Nein, wirklich nicht. Und du, dann, wenn du wirklich mal freie Zeit hast, wie du schon sagst, dann widmet man das natürlich auch der Familie irgendwo halt auch. Aber man kann halt auch dann gewisse Sachen nachholen. So. Ja, da hat man halt mal Freizeit. Und da ich erinnere mich noch dran, für mich ist, ich verbinde Final Fantasy VII, witzigerweise, tatsächlich mit Weihnachten. Mhm. Das ist halt so ein Ding, wenn du auf Final Fantasy VII spielst, ist es so lockig-flockig. Das ist jetzt kein Spiel, wo ich mich jetzt überanstrengen muss, um irgendwie vorwärts zu kommen. Man hat es halt jetzt schon zwei, dreimal durchgespielt und kennt sich schon ein bisschen aus. Und das ist sowas, wo ich eigentlich immer wieder gerne so um die Weihnachtszeit rum spiele, weil man da auch dann, vor allem Rollenspiele, was du gemeint hast, da kann man halt dann sich wirklich mal 8 Stunden lang am Tag hinhocken, ne? Und nichts machen außer zocken. Ja, und es ist etwas, also ich verbinde gerne Spiele, also ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gesagt, für mich ist Spielen Emotionen. Ja, ja? Spielen sind Emotionen, Spielen soll dir Emotionen auslösen, Freude, Trauer, Interessen und so weiter und so fort, je nachdem, wie es dort aufgebaut ist. Mhm. Wenn ich dann mich in irgendein Spiel vertieft habe, dann verbinde ich auch Erinnerungen dann damit. Für mich, wenn ich das Spiel dann nochmal einlege, dann habe ich irgendwie so eine Art, als ob man sich neben ein altes Fotoalbum anguckt. Ja. Und ey, als ich das Spiel gespielt habe, da ist das und das passiert und so weiter und so fort. Und speziell eben an Weihnachten, wenn man sich in ein Spiel mal vertiefen konnte, also bei vielen ist es bestimmt ähnlich gewesen mit einem Zelda Ocarina of Time, was dort Richtung Weihnachten dann gekommen ist. Wo ich dort meinen eigenen Rekord gebrochen habe, dass ich einfach wirklich 24 Stunden durchgezockt habe damals. Ohne Witz, also um es mal kurz reinzustreuen irgendwie, so ohne Witz, ich habe es am Abend bekommen, ich wusste, dass ich es bekommen würde halt so, aber ich habe mich so gefreut, als ich es dann ausgepackt habe, noch am selben Abend, es hatte so einen gewissen Spielromantik-Charakter. Mhm. Ja, wirklich. Es hatte wirklich was weihnachtlich Romantisches irgendwie so, weil ich dann da am Abend noch, als alles vorbei war, so, ich war diszipliniert, ich habe natürlich alles mitgemacht am Abend noch so, aber als ich dann dann endlich quasi Zeit hatte, habe ich mein N64 abgestöpselt, bin ins Wohnzimmer meiner Eltern gegangen, weil da, die hatten einfach den größeren Fernseher, und habe das wieder angestöpselt, ganz leise natürlich, und habe im Licht des Tannenbaumes quasi die ersten Level von Ocarina of Time gespielt. Kannst du dir schon klasse vorstellen, so eine kleine Nicole, ja, so ein 64-Pad vom Fernseher sitzt mit ganz großen Augen. Es war hervorragend. Du warst dieses Kind, was im Internetvideo ist. N64, yeah! Nein. Aber genau sowas, ne? Eben einfach, ich meine, jedes Mal, wenn du jetzt an Ocarina of Time dann zurückdenkst, würdest du das dann quasi mit verbinden, einfach, dass dir nochmal diese Gedanken in den Kopf kommen, wie es damals war, ne? Und einfach auch was drüber hinausgeht von einem anderen alten Spiel, was du irgendwann mal gespielt hast, einfach diese Erinnerungen an die Zeit damals machen es besser. Und speziell eben dieses Zelda-Erlebnis, was viele Leute dann teilen. Ocarina of Time habe ich natürlich damals, als es gekommen wird, war ich 20 und habe es mir auch dann selber gekauft. Das war aber so, das ist damals im November, glaube ich, schon gekommen, so Ende November oder sowas. Ja, das war so ein Weihnachtstitel. Richtung Weihnachtstitel, aber natürlich noch ein paar Tage Richtung Weihnachten weg und ich musste mich noch in der Uni konzentrieren eben. Aber dann, als es dann Richtung Weihnachten ging, da gab es auch kein Halten mehr. Ich hatte nicht nur Ocarina of Time, sondern ich hatte auch Xenogears damals parallel bekommen. Wow. Also das ganz spezielles Japaner-Rollenspiel, in dem sehr gut. Klicke ich mich aus. Ja, also in dem riesige Roboter gegeneinander kämpfen, Evangelion-Style, und sich dann große Plüschfiguren kreuzigen, also total strange und abgedreht. Der passende Weihnachtstitel. Genau mein Metier, aber das waren zwei Sachen, die für mich dann an der Zeit anstanden, und ich habe beide dann eben während der Weihnachtstage gezockt, und das ist für mich auch dann eben ein Erlebnis gewesen. Speziell einfach, um dieses Weihnachtsgefühl zu replizieren, ein paar Jahre später, es kam ja Majora's Mask fürs N64, der Nachfolgetitel, und einfach, weil ich eben speziell immer, es hat eben was Besonderes, dieses Weihnachtsgaming, wo ich mir gesagt habe, ich will das unbedingt jetzt an Weihnachten spielen. Ja? Das war damals ein Titel, der nochmal für 150 Mark gekommen ist, also einer der letzten N64-Titel, der größten. Und es war wirklich ausverkauft hier. Ja? Und ich habe wirklich Tage, vielleicht wahrscheinlich wochenlang die Läden abgeklappert, von einem Carshop zum anderen gefahren mit dem Auto und geguckt, wo sie den haben. Einfach, damit ich es dann zeitig haben kann. Ich habe es dann gefunden, Vollpreis bezahlt, 150 Mark, was natürlich... Ja. Und natürlich, ich musste dann noch weiter die Läden abklappern, weil das braucht ja ein Expansion Pack, damit du spielst aus N64. Das ist dieses RAM-Modul, was man zusätzlich reingetan hat, was nochmal 70 Mark extra gekostet hat. Deshalb habe ich es mir auch nicht geholt. Ich habe weiter abgeklappert, bis ich eins gefunden habe, die natürlich auch rar waren mittlerweile. Mhm. Das habe ich auch gekauft und ich habe also wirklich 220 Mark, damit ich das Zelda-Erlebnis nochmal replizieren kann zu diesem Weihnachten. Ne? Ja. Das ist gelohnt, ist jetzt natürlich die Frage. Ja, es hat sich nicht gelohnt, nein, weil, nee, das ist aber auch meine eigene Dummheit. Ich hatte alles vorbereitet und so weiter und ich habe auch angefangen zu spielen, aber irgendwas hat mich dann abgehalten davon. Hm. War sehr schade, weil Majora's Mask ist eigentlich mit einer meiner Lieblingstitel. Den habe ich einige Zeit später nachgeholt. Auch nicht schlecht, das Spiel. Also. Es ist großartig. Also es ist eines der verkanntesten Zelda-Spiele in der Hinsicht, weil es ein anderes Konzept hat. Und das ist was, über die Hürde bin ich damals am Anfang auch nicht hinübergekommen, weil es nicht nur ist loslaufen und haben ein Abenteuer, sondern alles in so ein enges Zeitreisekonzept. Warum war das in der Top 5 eigentlich nicht dabei? So ein enges Zeitreisekonzept. Dann... dort mit verbaut worden. Da bin ich über die Hürde nicht hinausgekommen und ich habe quasi meine Weihnachtstage mit was anderem verbracht. Mhm. Weiß gar nicht mehr, was es war, aber es hat nicht so viel Eindruck hinterlassen anscheinend bei dem dort. Mit was Normalem. Aber ich hab dann Majora's Mask danach nachgeholt und ich habe mich ein bisschen geärgert eben, weil das wäre ein echt gutes Weihnachtsspiel gewesen, weil da kannst du dich wieder drin vertiefen. Mhm. Da kannst du einfach eben, also so, wenn ich das eben schon höre, dann so mit dem Weihnachtslicht im Hintergrund. Ne? Und dann erlebst du eben so ein Spiel wie Majora's Mask, wie Ocarina of Time, was einfach nur geil ist, ja. Ne? Ocarina of Time. Da passt ja nicht nur, es passt nicht nur das Erlebnis. Also manche hätten ja auch, was weiß ich hier, Kevin allein zu Hause 2 bekommen können als Weihnachtsspiel. Da ist natürlich das. Das gab's als Weihnachtsspiel? Das ist ja ein Weihnachtsspiel. Das ist bestimmt auch zu Weihnachten dann irgendwie da mal mitgekommen. Also ich habe mal zu Weihnachten Bubsy bekommen. Ja, also das ist natürlich. Bittere Pille. Das ist eine bittere Pille, die man manchmal schlucken muss. In der Hinsicht, aber wenn das Spiel dann noch dementsprechend dazu passt, das sind eigentlich was du mit dem Videospiel an Erinnerungen, an Freude oder sowas bekommen kannst, was es nochmal potenziert. Mhm. Ja, und das ist eben etwas, so dieser Weihnachtseffekt, der dort dann immer dazukommt, der dich dann immer wieder zurückführt. Also für mich das absolute Weihnachtsspiel, was auch inhaltlich dann so passt, das ist Shenmue auf dem allen Dreamcast. Irgendwie so. Ja, es ist zeitlich, glaube ich, nicht ganz Richtung Weihnachten gekommen, aber viele haben zu Weihnachten genutzt, einfach die Zeit, um es zu spielen. Und es ist ein Spiel eben selber, was eigentlich so eine Art, also wer es nicht kennt, ein Adventure ist, mit Sandbox würde man das wahrscheinlich heute bezeichnen, mit Adventure-Elementen, mit Kämpfen, dass du eine riesige Stadt hast, wo du herumlaufen kannst und dort löst du als jugendlicher Teenager den Mordfall an deinem Vater auf. Have you seen a black car? Can you tell me where I can find any sailors here? Are you a sailor? Also ist für die damalige Zeit war es eben was ganz Besonderes, dass du so eine große Welt mit richtigen Charakteren hast und innerhalb des Spieles, das hat eben zu Weihnachten 86 gespielt oder zur Weihnachtszeit, mit akkurat umgesetzten Wetterdaten, was auch sehr lustig war von der dortigen Zeit, die sich per Internet geholt hat, hast du innerhalb des Spieles auch Weihnachten erlebt. Und natürlich ist es ein japanisches Spiel, das in Japan spielt, da ist also kein Weihnachtsbaum, wo alle drunter sitzen und O-Tannenbaum dann singen. Ja. Aber Weihnachtsmänner, ja. der besoffene Weihnachtsmann, der getorkelt ist durch die Stadt und da ist der Schnee langsam gekommen und das ist ein Spiel, in das du dich wirklich vertiefen konntest, wo du Zeit investieren musstest und ich habe Shenmue 1 damals während der Weihnachtszeit eben kennengelernt, die Stadt, die Leute, die Charaktere, die spannende Mystery Story oder so ist, die mit dabei war. Und einfach, das hat seitdem für mich das Gefühl untrennbar damit verbunden. Mhm. Danach Shenmue 2 als Fortsetzung kam auch eben Richtung Weihnachtszeit raus, dann habe ich das quasi repliziert. Und das sind zwei Titel für mich, die kann ich auch im Sommer durchspielen oder sonst was, aber das ist eben das Feeling ist sofort wieder da, ne? Sobald ich da nur ein bisschen was davon sehe. Wie Zimt. Ja. Nee, aber sowas kann ich zum Beispiel gar nicht. Also ich spiele ein Spiel durch und bin damit dann aber auch fertig. Damit schließe ich dann auch irgendwie ab. Also ich glaube, ich würde mich irgendwie, auch wenn das Spiel gut war, sowas wie Ocarina of Time zum Beispiel, würde ich jetzt nicht nochmal durchspielen. Ocarina of Time habe ich 5-mal durchgespielt. Nein, ich weiß nicht, für mich ist dann die Geschichte dann auch vorbei und ich habe dann halt meine Erinnerungen so an damals halt so. Aber dann gibt es halt auch wieder viel zu viele andere Spiele, wo ich mir sage, Mensch, das würde ich viel lieber spielen. natürlich, das ist auch vollkommen legitim. Also danke. Ich meine, nein, also dich wird auch jetzt keiner verteufeln dafür, dass du alte Spiele nochmal spielst. Einfach. Ich eigentlich schon. Ja, also ich intern auch, aber nein, das ist einfach, okay. Ich habe eine andere Mentalität, wie ich an Spiele rangehe. Also ich spiele viele Spiele gerne nochmal durch. Mhm. Einfach weil, auch wenn du die Geschichte schon kennst, auch wenn du weißt, wieso es wird, speziell bei storylastigen Dingern eben. Also ich habe alle Phoenix Wright-Teile auf dem DS, was Grafik-Adventures nur mit Text sind, habe ich zweimal durchgespielt, ja, weil die einfach so großartig sind. Für mich ist es ein bisschen so, als ob man eben seinen Lieblingsfilm nochmal schaut oder ein gutes Buch oder sowas nochmal liest. Das können vielleicht einige dann mehr replizieren. Einfach, ich fand das Erlebnis damals so gut und ich möchte einfach wieder ins Fotoalbum reinschauen und ich möchte einfach nochmal gucken, wie war das eigentlich damals und so weiter. Und das ist dann auch mein Problem, dass ich viel lieber, anstatt den Berg an neuen Spielen, die ich dann zu Hause habe, dann antatsche, dann ist auf einmal Final Fantasy 7 drin wieder rotiert in der PlayStation. Ne, oder ich habe eben Phoenix Wright nochmal reingepackt in den DS, anstatt was anderes zu spielen. Auch wieder in diesem Jahr? Ja, also tatsächlich. Final Fantasy 7 habe ich das letzte Mal durchgespielt, das ist jetzt so 3-4 Jährchen her, aber da habe ich auch einfach die ist in die PS2 einmal reingetan und es war durchgespielt. Auf einmal, so nach 3-4 Tagen später. Das ist ja auch gut, ey. Ich erinnere mich noch dran, weil bei uns war es so, ich und meine beiden Brüder, beziehungsweise meine beiden Brüder und ich so rum, ich war der Jüngste und wir hatten selber eine PlayStation, aber eigentlich gar keine Spiele. Also wir haben tatsächlich mehrere Monate, fast ein gesamtes Jahr lang, nur die Demo One spielen können, die bei der PlayStation 1 damals dabei war. Mit dem Dino und allem, ne? Ja, also das war vielleicht ein bisschen traurig auch, aber schon cool. Ich konnte die Hercules-Demo in- und auswendig. Und die einzigen Spiele, die wir besaßen, waren FIFA 98, das irgendwann mal ja auch ein bisschen alt wurde, nachdem 100 andere Teile draußen waren. Und zu Weihnachten haben wir von unserem Onkel immer Spiele geschenkt bekommen. Das war Indie 500, damals, daran erinnere ich mich noch, und ein Tomb Raider 2, was aber keine normale Version war, sondern irgend so eine seltsame russische... Mit russischer Synchro und sowas, ne? Ja, oder? Genau, ja. Sowas. Und witzigerweise, es hat einwandfrei funktioniert. Also ich habe mir die CD-Schachtel angeschaut und es sah nicht sehr seriös aus, sag ich mal. So ein Papierdings, das irgendwie drin gelegen war und die CD war so selber beschrieben ungefähr. Aber es hat alles einwandfrei funktioniert und das waren so die zwei Spiele, die wir zu Weihnachten bekommen haben. Und eine letzte witzige Geschichte, das ist das fünfte PlayStation 1 Spiel, das ich jemals hatte. Du hast durchgezählt. Ja. Final Fantasy 7. Das war, wir wollten Soul Blade, wollten wir immer besitzen und haben darauf gewartet, dass es Platinum erscheint. Und, und dieser blöde Typ im Laden, ein Diss an ihn an dieser Stelle, hat uns sage und schreibe 3 Monate lang hingehalten und gemeint, es kommt nächste Woche. Und mein ältesten Bruder, Chavit, habe ich jedes Mal hier immer gemeint, ja komm, jetzt geh hin und wir kaufen uns jetzt die Platinum-Version von Soul Blade, weil das auf der Game One Demo, nicht Game One, sondern auf der Play One Demo, genau. Ja, wir haben es nie bekommen. Oh. Das ist das traurige Ende. Kam es denn überhaupt Platinum mehr? Ich weiß es gar nicht mehr. Es kam Platinum, wie ich kürzlich erfahren habe. Und ich werde es mir wahrscheinlich im Nachhinein noch kaufen. Ja. Einfach so, dass ich es doch in meinem Leben besitze mal. Das Problem ist, es ist immer noch der beste Titel aus der Soul Blade Reihe. Das ist das Traurige dran. Apropos Enttäuschungen. Gibt es denn irgendwelche großartigen Enttäuschungen, die ihr euch zu Weihnachten gekauft habt und von denen überhaupt nicht? Soul Calibur. Um da mal im Akkord zu bleiben. Ist mir gerade eben eingefallen. Enttäuschungen natürlich auch. Ich meine, ich habe es ja vorhin anerwähnt mit Bubsy. Zum Beispiel sowas, was ein Mario-Klon war, der eher mittelmäßig war und sowas damals. Das hast du ja geschenkt gekriegt, oder? Das habe ich geschenkt gekriegt, aber das gehört ja auch manchmal dazu, also oft natürlich... Die Wollsocken, die man geschenkt bekommt. Das sind die digitalen Wollsocken sozusagen, die du dann bekommst, wo du dann gute Miene zum bösen Spiel machen musst. Schön! Und dann... Das habe ich mir schon immer gewünscht. Danke, Mama. Wo man sich hinsetzen muss und spielen muss und total scheiße findet. Und man weint, während man das Spiel innerlich. Aber man muss trotzdem dann die sich durchbeißen und grinsen und Spaß dann haben, damit die Eltern sich dann dementsprechend nicht schlecht fühlen. Aber natürlich, wenn du das als Gamer selber machst, du hast ja auch selber dann deine Einkäufe gehabt, wo du dann auf einmal merkst, Shit, ne? Das hat jetzt nicht ganz so gut gepasst. Das war jetzt keine gute Idee. Es war zum Beispiel, also Soul Calibur ist da ein gutes Beispiel, eben für mich, weil ich ein großer Soul Edge-Fan gewesen bin. Und ich fand es auch großartig auf der PlayStation. Und ich habe mir dann extra für den Dreamcast eben den Nachfolger dann hier geholt, Richtung Weihnachten hin damals. Und das Problem war dort nur, alles geil, so Grafik und so weiter und so fort. Aber ich habe dann schnell gemerkt, dass die einfach dass die Spieltiefe dort wegreduziert hatten bei Soul Calibur. Also es waren so keine hohen und tiefen Counter und irgendwelche. Yeah. Also ich weiß es nicht mehr genau im Detail, aber auf jeden Fall haben sie das Spielprinzip selber reduziert. Und was für mich dann den quasi das gebrochen hat, ich habe alles, was man dort freischalten kann, habe ich innerhalb von 2 Tagen freigeschaltet. Ich an einem Tag. Aber es ging einfach super fix mit dem Ding. Also war dann nichts mehr übrig. Und inhaltlich, wenn du jetzt nicht ab und zu mal einen Kumpel dabei hattest, der gegen dich eine Runde gespielt hat, Soul Calibur war dann ein Spiel, wo ich gemerkt habe, wie dumm es dann dementsprechend eingestellt war, weil das war das einzige Spiel, was ich durchspielen kann, wenn der Fernseher aus ist. Mhm. Ja, ich habe es mal probiert. Yeah. Ich hab ein Spiel gestartet, ja, ich habe den Fernseher ausgemacht und ich habe 5 Minuten lang auf den Controller X und B irgendwie und nach hinten gedrückt gehalten, die ganze Zeit über. Nein, ich schalte wieder an und es läuft der Abspann. Ja, also da fühlst du dich ja ein bisschen verarscht, sagen wir mal so als Spieler. Ja. Na, so eins, da hätte ich auch gar nicht den Controller anschließen brauchen. Und das hat mich dann eben für ein Spiel, wo ich dachte, wo ich wie Soul Edge dann wirklich Wochen und Monate damit verbringen kann, was nach 2 Tagen gegessen ist, so also ein Grafikflash. Ja, das war nicht so schön. Aber es war ein sehr gutes Spiel, aber halt echt sehr kurz. So geht's ja. Mir mit Tomb Raider Legend. Mhm. Das beste Jump'n'Run aller Zeiten, meiner Meinung nach. Immer diese Absolution. Aller Zeiten. Jump'n'Run, Tomb Raider? Ja, ich fand... Action-Adventure. Es war mehr Jump'n'Run als Action-Adventure. Ja. Aber es war recht kurz auf jeden Fall. Ja, ne? Aber ich fand's hervorragend. Apropos finden, ich sehe gerade, noch 1 Minute, dann hau ich ab, dann... Oh nein. Oh. Für alle, die es nicht wissen, heute ist mein letzter Tag hier, vorerst. Das heißt, ich werde in den kommenden Podcasts wahrscheinlich ein wenig weniger da sein, bis gar nicht. Du nimmst deine Spur separat mit Skype auf und die mischen wir einfach mit rein. Ja. Das fällt gar nicht auf. Oder man nimmt einfach alte Samples von mir und schneidet es zusammen. Ja, dass der Tag auch mal kommen würde, Jafar, das hätte ich... Also, du warst jetzt wirklich ziemlich lang bei uns, ne? Ja, schon. Ich habe einen kompletten Produktionszyklus mitbekommen. Mitsamt Stress und Schreien und Hassen und Weinen und dem ganzen anderen Zeug. Genau, der liebe Jafar war zu uns in die Redaktion gestoßen Richtung Sommerpause, also in Anführungsstrichen von Game One hin, wo ich hier dann GameOne.de quasi schon ordentlich hier gestartet und hat ordentlich hier mit zugearbeitet und die ganzen niederen Jobs ertragen müssen, die ihm auch ertragen wurden. Bei der Westen durfte ich ja dann Gott sei Dank mehr machen. Er durfte es immerhin dann auch schreiben. Ja. Nee, so. War ja bei Game On auch nicht so schlimm, war ja eigentlich alles ganz locker. Ja, natürlich, man muss sich die Gelegenheiten hier dann dementsprechend suchen. Also ich musste damals auch als Praktikant das Auto von Florian waschen zum Beispiel. Ja. Der Albtraum eines jeden Praktikanten. Ja. Ja gut, dann hau ich schon mal ab, glaube ich. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Podcasten. Danke, na gut, Jaffa, erstmal noch danke für die... Ich weiß nicht, ob man es hört. Das sind Knöcheln auf harten Plastik hier, die dann gerade ausschlagen. Plastik-Stein-Imitat-Tisch. Ja. Also ich hoffe, es hat dir hier Spaß gemacht mit uns, ne? Also nicht bezahlt zu werden und viel zu arbeiten. Ja, ja? Sowieso. Ja, ich habe ja auch viel Erfahrung gesammelt, das muss man ja auch sagen. Ich habe viel Erfahrung gesammelt. Hilfreiche Erfahrungen. Ja, hilfreiche, ne? Ich weiß jetzt schon mal, um welche Person ich in Zukunft einen Bogen machen werde. Ja. Nee, war alles sehr gut. Ich halte dann auch gar nicht mehr bei deinem Podcast. Ich sage auch danke, dass du dich nochmal mit uns zusammengesetzt hast. Kein Problem, mache ich doch gerne. Die hier beigetragen hast mit den schönsten Weihnachtserlebnissen. Ah. Ja. Wir spielen für dich extra am Ende nochmal ein schönes Weihnachtslied ein, einfach, wenn du dir den Podcast danach nachher anhörst. Ja, ich weiß jetzt schon, dass irgend so ein Dreck kommt. Megadeth oder so. Nee, es wird nicht kommen. Dafür haben wir ja gar keine GEMA gebildet. Ja, stimmt eigentlich. Dürfte ich den Namen eigentlich überhaupt nennen? Nee, den Namen darfst du nennen, aber du darfst nicht Symphony of Destruction oder sowas singen. Ach so. Obwohl singen geht, solange du nicht die Original... Singen geht, wir dürfen nur keine Musik machen. Das wird immer absurder. Okay, ich hau ab. Ich lege mein Mikro nieder. Sehr gut. Okay, und das war Jafar. Ja. Der leise Abgang. Er geht in der Rocky-Pose nach draußen. Vielleicht siehst du den Redaktionshund draußen nochmal. Genau. Ja, lass dich nicht beißen. Genau. Ja. Bis dann. Komm gut nach Hause, ne? Wir sehen uns. Ach, das ist alles so traurig, wie an Weihnachten, der Abschied vom Truthahn und vom Essen. Könnten wir eigentlich ja den Nächsten in unsere Runde holen jetzt so langsam. Das könnten wir machen, genau. Falls noch jemand da ist. Also wir haben jetzt natürlich selber gequatscht über Weihnachten, über Erlebnisse und so weiter und so fort. Und wir sind natürlich nicht die Einzigen, die Weihnachten und Gaming in dieser Redaktion miteinander verbinden. Genau. Und da uns Jafar jetzt unlängst verlassen hat, im Stich gelassen hat, er ist von uns gegangen. Dementsprechend wollen wir jetzt nochmal gucken, wir machen eine kleine Pause und dann kommen wir nach und nach nochmal kurz mit ein paar Leuten aus der Redaktion zurück, die uns ein bisschen über ihre Weihnachtserlebnisse erzählen und einfach mal Revue passieren lassen. Ja, mal schauen, wenn wir hier reinschleifen können. Mal schauen, wenn wir reinschleifen. Ich bin sehr gespannt. Ja. So, da sind wir wieder zurück und wir haben gerade das Upgrade. Oh Gott, nee, da wird uns Jafar dafür hassen. Wir haben uns jetzt einen anderen lieben, netten Kollegen hier angeholt, den Etienne. Guten Tag. Ja. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, freut uns. Ja. Den langen Weg hinter dir gebracht hast, die Treppe runter. Man kennt die vielleicht von der Kolumne. Ja. Und vielen anderen Podcasts, die wir dementsprechend gemacht haben und noch machen müssen sowieso in der nächsten Zeit. Aber was wir eben vor der Pause schon angekündigt haben, ist, dass wir jetzt nach und nach mal ein paar Leute fragen. Einfach, wir haben ja schon jetzt hier erzählt, was unsere so schönsten Weihnachtserlebnisse, ja, das hört sich wieder ein bisschen dämlich an, aber was wir mit Weihnachten und Gaming und so weiter verbinden. Und da hat jeder natürlich seine eigenen Geschichten zu erzählen und seine eigene Erinnerung, was da angeht. Und deshalb wollte ich dich, Etienne, mal fragen, also was verbindest du in Sachen Gaming mit Weihnachten? Mhm. So. Ja, Weihnachten ist natürlich für mich, der als kleiner Bub angefangen hat, irgendwie mit 5, 6 Jahren oder so zu zocken, ein ganz besonderes Event gewesen, weil man ja selber eigentlich nicht die Kohle hatte, um sich Spiele zu kaufen. Also war man darauf angewiesen, sie geschenkt zu bekommen. Das waren dann eben Geburtstage oder eben Weihnachten. Das war dann immer der Zeitpunkt, wo ich dann die Wunschliste abgegeben habe und da standen dann irgendwie 10 Spiele drauf, in der Hoffnung, alle 10 zu kriegen, was natürlich nie der Fall war, aber ich weiß immer, dass ich super aufgeregt war. Also Weihnachten war für mich wirklich Videospieltag im Prinzip damals. Also es gab eigentlich nichts anderes. Man konnte mir alles schenken, ein Fahrrad, ein Haus, ein Auto, was weiß ich. Wenn kein Videospiel unterm Weihnachtsbaum lag, war Weihnachten verloren. Also das war wirklich so. Und du hast ja damals zum Beispiel waren es die NES-Spiele, die alle diese rechteckigen Packungen hatten. Du hast sofort erkannt. Am Gewicht, an der Form, am Aussehen, du wusstest sofort, ob ein Videospiel unterm Weihnachtsbaum lag. Und ich bin dann natürlich neugierig, wie ich war, immer an Weihnachtsbaum, bevor Bescherung war, irgendwie ein paar Stunden vorher, wurden dann die Geschenke da drunter gemacht, damit es auch ordentlich aussieht. Und dann immer alles angeguckt und irgendwo geguckt, da ist was viereckiges. Es konnte aber, und dann das ist die Gefahr, ja auch ein Buch sein. Oh. Das heißt, ja, das wenn stimmt. du nicht die Möglichkeit hattest, auch zu fühlen, ja, kannst du böse auf die Fresse fallen. Das wird auch ganz, ganz gemein von den Eltern, wenn die wissen, eben, wie so eine NES-Packung aussieht und die einfach ein Buch in der gleichen Form kaufen. Ganz schlimm, ja. Learning English 2, danke Mama. Exakt, und ich werde nie vergessen, wie das dann so war, wenn du dann irgendwie da alles abgedatscht hast und geguckt hast und gewackelt hast und dann hast du festgestellt, das Ding, wovon du überzeugt warst, dass es ein Nintendo-Spiel war, war in Wahrheit eben ein Duden oder irgend so ein Scheiß, ja, wo du dann echt Panik gekriegt hast. Und ja, deshalb, für mich war Weihnachten und Geburtstag immer was ganz Besonderes, weil ich mir immer Spiele gewünscht habe. Ich weiß noch, einmal habe ich mir Life Force, Gradius 2. Life Force, ja. Habe ich mir gewünscht, weil damals in der Frankfurter Eissporthalle war ich als Kind immer Schlittschuh laufen und da gab es eine Pommesbude und in dieser Pommesbude gab es einen Spielautomat und der war Life Force. Und das habe ich da immer gespielt und total geil. Meine Eltern waren immer sauer auf mich, weil ich bin eigentlich nur zum Schlittschuhlaufen in diese Eissporthalle gegangen, um dort Life Force zu zocken. Ja. und habe dann immer da an diesem Automaten gezockt. Normalerweise konntest du ja auch nirgendwo als Kind Automaten spielen. Also wenn nicht irgendwo halt einer rumstand. Genau, alles ab 18 hier. Exakt. Ansonsten. Und dann habe ich halt irgendwann erfahren, dass halt Life Force, also exakt das Spiel, das ich dort auf dem Automat gespielt habe, fürs NES rauskam. Und habe es mir halt sofort gewünscht zu Weihnachten. Und meine Eltern haben halt dazugelernt, haben halt das Spiel, alle anderen Geschenke unter den Baum getan, nur das Spiel bis zum Schluss nicht. Aber ich war, das war fies, ne? Aber ich war schlauer. Ich habe nämlich schon Wochen zuvor, habe ich die Wohnung abgesucht und habe wirklich im Schrank oben im Schlafzimmer versteckt unter 10 Handtüchern oder so, habe ich das Spiel entdeckt. Und was meine Eltern nicht wussten, dass ich wusste, was sie mir schenken. Weihnachten war gerettet. Ja, war es denn schon eingepackt, als es so war, also dass es auspacken muss? Das hatte ich auch mal, wo ich die verpackten Geschenke gefunden habe. Aber es war natürlich dann, musst du hier irgendwie auspacken und so wieder dann zusammenkleben, nachdem du es ausprobiert hast. Das hast du gemacht, weil das habe ich mich nicht getraut. Das habe ich gemacht. Also ich glaube, meine Eltern haben wahrscheinlich was gemerkt, aber ich habe nichts anmerken lassen. Dann. Kriminelle Energien hier. Ja, also das habe ich mich nicht gemacht. Was ich aber gemacht habe, ist auch bei verpackten Sachen, die dann irgendwie ins Badezimmer unter die Lampe und dann irgendwie versucht mit Wasserdampf irgendwie oder mit einem Föhn oder dann irgendwo war dann vielleicht so nicht perfekt verklebt, sodass du dann halt so einen kleinen Spalt machen konntest so und dann so runterschielen und so, aber aufreißen oder so, das hätte ich mich nicht getan. Hauptsache mal ein Blick darauf bekommen, was es denn exakt sein könnte, damit ja man sich schön freut. Ich hatte es vorhin auch schon mal erwähnt, also das eine Mal, wo ich das gemacht habe, danach habe ich es auch nicht mehr gemacht, da habe ich entdeckt, dass ich Babsi bekommen habe zu Weihnachten. Ja. Das und gibt wahrscheinlich keiner mehr. So schlecht war das ja. Also Lifehouse war für dich so das Weihnachtserlebnis für dich, wo das du noch am meisten verbindest? Ist mir auf jeden Fall, also ich habe mir immer Videospiele gewünscht und so, aber Lifehouse, weiß ich noch, war ulkigerweise wirklich das Spiel für mich damals. Ich weiß auch seitdem den Konami-Cheat auswendig und das ist einfach, ich weiß nicht, warum ausgerechnet das Spiel, ich bin noch nicht mal großer Shooter-Fan mittlerweile, aber damals, wahrscheinlich weil ich als Kind eben diesen Automaten gespielt habe und dann dieses Erlebnis, was man, dieses total Wahnsinnserlebnis, irgendwas aus der Spielhalle oder von dem Automaten zu kennen, dann zu Hause spielen zu können, das war wahrscheinlich dieses... Was eben mir im Kopf geblieben ist. Das sind Sachen, die kann man heutzutage nicht mehr wirklich replizieren. Nee. Eben etwas, was einfach, es muss der richtige Zeitpunkt am richtigen Ort und so weiter sein. Und schon wird es selbst ein Spiel, was wie Lifehouse, was ein ganz cooles Spiel ist, zu dem absoluten Ding. Ja, eben. Das war halt auch damals so die Zeit. Ich weiß auch, als ich das erste Mal Streets of Rage gesehen habe in einem Videospielladen auf einem japanischen Mega Drive. Und ich konnte meinen Augen nicht trauen, was ich da sehe. Und die Soundeffekte, wenn die einen geschlagen haben, so tisch, tisch. Und wie realistisch das war. Oder Sonic the Hedgehog haben die danach eigentlich. Mir ist wirklich die Kinnlade runtergefallen. Und es ist so schade, dass es gibt es eigentlich heute nicht mehr. Heutzutage sieht man irgendwie ein Spiel und dann guckt man sich's an und sagt so, na hier, dieses Call of Duty, läuft das mit 60 Frames? Oder, genau, ne, stumpft da ab. War doch gerade, warte mal hier, was ist das mit Mapping da, das ist aber nicht fein gelöst. Also so guckt man heutzutage auf Spiele, diese Magie ist nicht mehr da. Ich glaube auch, Leute, die dann heute eben das also von jung auf dann erleben, wenn jemand jetzt heute eben 8 bis 10 Jahre oder sowas dann alt ist und ich spiele heute, das ist einfach durch die Natur des Businesses, wie das jetzt aufgebaut ist, du kannst eben nicht mehr wirklich dieses Feeling replizieren, was du damals hattest, einfach wurde ich mal ein Spiel weggeblasen. Also bei Nicole und bei mir war es auch eben mit Ocarina of Time damals so ein ganz, obwohl ich da natürlich auch schon ein bisschen älter war bei dem Ding, aber es war einfach etwas, was sich dann so geflasht hat. Doch, kann ich aber nachvollziehen. Ocarina of Time, so das erste Mal Zelda in 3D, das war... Epona, genau. Das erste Mal, dass ich auf dem Pferd geritten bin in einem Videospiel, war das irgendwie so. Also das war schon wirklich beeindruckend. Also eben einfach diese Wegflash-Momente, obwohl die Spiele mittlerweile ja so richtig, richtig gut ausschauen, kannst du eben einfach nicht mehr wirklich dann nachvollziehen. Ja, exakt. Ja, also dementsprechend hast du, um aufs Weihnachtsthema wieder zurückzukommen, Lifehouse war natürlich das dein schönstes oder positives Erlebnis. Hast du denn irgendwas, wo du dann doch, sagen wir mal, das vielleicht bekommen hast, was du nicht gerade erwartet hast oder dass dir das Weihnachten dann mal vermiest wurde oder selbst vielleicht mal dich auf ein Spiel gefreut, das du gekauft hast und dann war es doch nicht das Weihnachtsspiel das Richtige? Ich glaube eigentlich nicht, weil, also es ist natürlich so, dass meine Eltern mir niemals aus Eigenmotivation ein Spiel gekauft und das habe ich sie gar nicht machen lassen. Ja. Also die haben du hast deine Listen. Ja, eben, sie hatten überhaupt keine Ahnung und ich habe meinen Eltern auch immer gesagt, so, ich will Lifehouse und nichts anderes. Geht in den Laden und dann habe ich denen genau beschrieben, wo welcher Laden und natürlich. Und es ist dort im Regal. Es ist dort im Regal, es ist Silber, es hat einen Salamander vorne drauf und ein kleines Raumschiff. Es ist, gibt keine zwei Meinungen dazu. Ja. So. Also ich habe da nichts dem Zufall überlassen. Wenn es um was anderes ging, was wünscht ihr zum Einzelnen? Irgendwas. Ist mir scheißegal. Hauptsache Lifeforce ist da. Genau, solange Lifeforce da ist, ist alles gut. Doch, das Einzige, doch, tatsächlich kann ich, aber das ist nicht direkt mit Weihnachten verbunden, aber ich war mit meinem Vater in Amerika, da war ich, glaube ich, 11. Und hab dort eben, ist mir auch die Kinnlade in New York runtergefallen, als ich das erste Mal gesehen habe, was die da für Nintendo-Spiele hatten, weil die hatten halt ungefähr 10-mal so viele Spiele und Sachen, die es bei uns überhaupt nicht gab und ich konnte meinen Augen nicht trauen, wie Nintendo in Amerika abgeht. Das war, warte mal, 11, das war vor 20 Jahren. Also da zur Hochzeit. 89, auf dem Höhepunkt des NES quasi. Und was ich aber nicht wusste, ist, dass es einen Unterschied zwischen PAL und NTSC gibt. Oh. Und habe halt meinem Vater mit Hundeaugen angeguckt und haben irgendwie 3 oder 4 Spiele gekauft. Und unter anderem Raiger, das weiß ich noch, was ziemlich cool ist, auch fürs NES damals gewesen. Und dann nach Hause gekommen, ich habe schon den ganzen New York Urlaub nicht mehr genießen können, weil ich wollte einfach nur nach Hause und endlich zocken und dann sind wir zu Hause und dann schiebe ich die US-Spiele in mein deutsches PAL-NES und nichts geht. Und das war wirklich, also da habe ich wirklich... Gab es nicht mal die Message oder so? The system is not designed for irgendwas? Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, irgendwie mit Rumfummeln und Kabeln und so hat mein Vater es dann irgendwie hingekriegt, dass es teilweise schwarz-weiß geflimmert hat oder ich weiß gar nicht mehr so. Ich hatte damals so ein extra Modul, aber das war für ein Super Nintendo. Ja, ich hatte dann sogar irgendwann so ein umgebautes NES. So ein mit dem Kippschalter wahrscheinlich, ne? Oder? Nee, das hatte ich mal in der Powerplay, gab es das in den grünen Seiten, wo die Tipps waren von der Powerplay, da gab es so einen Anbieter. Ich glaube, das war einfach so ein Replikat, weißt du, wie sie es manchmal anbieten, so ein NES aus Japan, was aber nicht von Nintendo ist, aber und das hat so alles geschluckt und da habe ich dann, konnte ich dann Importspiele auf dem NES spielen, habe ich dann damals Super Mario Bros. 3 irgendwie 2 Jahre vor Deutschland Release, die japanische Version oder so gezockt. Aber ja, nee, das war ein ganz schlimmes Erlebnis. War nicht direkt Weihnachten, aber war auch irgendwie in der gleichen Ära. Es ist natürlich ein prägendes Ding, wenn sowas dann einfach mal kommt. Ab dann ist man schlau. Dann weiß man eben alles über Importe und Chips und wie das dann alles dort angeht. So sieht's aus. Das gebrannte Kind ist man. Das ist also wirklich ganz schlimm. Das ist die Herdplatte, die man unbedingt mal anfassen muss, aber schmerzhaft. Sag mal, mich würde interessieren, wie gehst du eigentlich heutzutage mit Weihnachten und Spielen und so weiter um? Natürlich Die große Zeit ist natürlich die Kindheit, wo man dann auch viel Zeit damit verbringt. Aber ist für dich jetzt an Weihnachten zocken noch irgendwas, was du aktiv machst? Oder ist es etwas, was du, da du ja eh das ganze Jahr lang mit Zocken umgeben bist, brauchst du das an Weihnachten noch? Ich brauch's immer. Also ich zocke eigentlich immer, weil es einfach meine Freizeitbeschäftigung Nummer 1 ist. Aber ja, also es ist einfach so, zum Beispiel jetzt zu Weihnachten habe ich mir zum ersten Mal, ich glaube seit 10 Jahren oder, ach Quatsch, noch länger, vielleicht seit ich 15 oder 16, seit ich mir nicht selber irgendwie die Sachen gekauft habe, habe ich mir wieder ein Videospiel gewünscht. Und zwar habe ich meiner Mutter einen Wunschzettel geschickt und da steht ganz oben Assassin's Creed 2 drauf. Weil ich mir gedacht habe, so, ich habe mir in letzter Zeit kamen so viele Sachen raus, irgendwie Left 4 Dead und weiß ich nicht was. Und ich habe mir eine PlayStation 3 gekauft und Uncharted und habe mir einfach gedacht, so, irgendwie kann ich das jetzt mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, mir jetzt noch ein Spiel zu kaufen, wo ich irgendwie 5 Stück zu Hause habe, die ich noch gar nicht durchgezockt habe. Und dann habe ich gedacht, aber was ich machen kann, das kann es mir wünschen. Ja? Eben. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob meine Mutter, die wahrscheinlich nicht sich sagen wird, naja, also Kind, du bist jetzt 31, ich glaube, ist jetzt irgendwann mal ist jetzt vorbei, mal dass ich dir Videospiele zum Geburtstag schenke oder zu Weihnachten. Und da bin ich mal gespannt, weil ich es ganz oben auf die Liste geschrieben habe, ob sie es ignoriert oder ob ich tatsächlich ein Assassin's Creed 2 unter meinen Augen habe. Ich sehe es dann schon. Dann prüfst du wieder die Packung nach. Das sieht aus wie eine PS3-Packung von der Größe, weil die sind ja ein bisschen anders als die 360-Packung. Ne? Nicht, dass sie die falsche Version oder sowas holt und du hast nur deine PS3 mitgenommen aus Versehen. Und am Ende ist wieder ein Duden drin. Die Duden-DVD oder so. Ja, genau. Die Blu-ray vom Duden. Aber nee, das hört sich doch ganz, ganz cool an. Ist noch irgendwas, was du in Richtung Weihnachten sagen musst? Ansonsten können wir dich auch gerne entlassen. Nee, also wie gesagt, Weihnachten ist für mich mittlerweile, das ist echt schade, weil als Kind ist das so ein Fest, wo man ein Jahr lang drauf wartet und 2 Wochen vorher schon nicht schlafen kann oder so. Mittlerweile ist es so entromantisiert. Boah, ja, dieses... Er sagt auch Romantik. Er hat auch was mit Romantik gesagt. Ja, natürlich ist da Romantik mit dabei. Also ich wurde eben ausgelacht, jeder packt die Weihnachtszeit aus dem einen oder anderen Grund eben auf einem Podest, wo man sich da hinfreut. Also so dieses Warten vor allem, ne? diese letzten Wochen. Mein Onkel hat für mich immer früher von Quelle Videospiele bestellt, weil dort hast du im Katalog dann eben immer gucken und so weiter. Ja. Aber Quelle hat immer 2 Wochen gebraucht, um die Spiele dann auszuliefern. Und dann waren sie nie pünktlich da. Die waren schon pünktlich da, aber es waren diese 2 Wochen von Bestellung. Du möchtest das Spiel jetzt haben, aber du weißt noch, es quält dich. Es sind noch 14 Tage mindestens, bis es kommt. Und jeder Tag ist wie ein Stich, wo du dann wartest. Also diese Warterei ist es dann, das die einen umbringt. Das ist ja sowieso so eine ganz besondere Eigenschaft, die Videospiele haben, diese Ungeduld. Das hast du ja weder bei, also vielleicht noch bei Hardcore-Musikfans oder so, aber wenn ein Spiel raus ist, merkt doch jeder Videospieler, wenn Assassin's Creed im Laden steht oder Modern Warfare 2 war es jetzt so oder so, man sitzt zu Hause und man weiß, die anderen haben es schon, manche haben sogar schon einen Tag vor dem offiziellen Release, da hast du so Hummeln im Arsch, dass du Sachen auf dich nimmst, die du normalerweise nie auf dich nehmen würdest. Ich weiß noch, damals zum Beispiel Donkey Kong Country kam raus für Super Nintendo und es war überall ausverkauft. Ich hatte noch keine Version und damals in Frankfurt und habe dann bei Zap Games in Mainz angerufen, auch ein relativ bekannter Importladen, habe angerufen und die haben gesagt, ja, wir haben noch eine Version. Und da habe ich angerufen und gesagt, okay, haltet die, ich fahre jetzt los, habe mich dann in den Zug gesetzt, 1 Stunde mit dem Zug hin, irgendwie 100 70 Mark oder weiß ich nicht, wie teuer das Spiel war und eine Stunde wieder zurück und das Spiel fand ich noch nicht mal so geil dann im Nachhinein, aber was man nicht alles auf sich nimmt. Man muss es haben, ja, an dem Tag. Genau. Das ist einfach, du kannst die Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Sonst hast du versagt, wenn es nicht da ist, wenn du es nicht in den Händen hast. Wenn du nicht zu den Ersten gehörst, das ist ganz schlimm bei Videospielen. Auch beim hier N64 habe ich hier vorbestellt, ne? Gab es ja diese große Nintendo-Vorbestell-Verarsche. Genau, 100 Mark oder sowas. Genau, 100 Mark Anzahlung, dafür hast du auf jeden Fall eins garantiert bekommen zum Verkaufsrelease. Ich weiß noch, wie ich in der Schule saß, auf der Schulbank hin und her gerutscht bin, einfach nur, um das Ding abzuholen. Und ich habe bis zum Tag, wo ich es in der Hand hatte, hatte ich Schiss, dass sie sich nicht dran halten, weil ja so ein Hype entstanden ist vor dem Release. Und dann zwei Wochen später, was war es irgendwie? Ja, 100 Mark gesenkt. 100 Mark den Preis gesenkt. Nach zwei Wochen später. Und kein Geldgeschenk, kein extra Spiel wie bei der Xbox 1. Alle Vorbesteller waren die Deppen. Auch noch schlimmer ist es, wenn ich mir oder früh morgens irgendein Spiel in den Händen hatte, aber du weißt, du kannst es erst Nachmittag spielen. Oh ja. So Secret of Mana zum Beispiel. Mhm. Ich habe im Unterricht nicht mehr aufgepasst, sondern nur das Hintbook gelesen, was mit dabei war. Super. Einfach, scheiße, jetzt noch Bio, ist mir scheißegal, da. Plus 3 Energie kriege ich mit dem Schwert, verdammt nochmal. Exakt. Ja, oder Final Fantasy 7 in der Uni war es auch ganz schlimm. Da also diese Form von Vorfreude ist wirklich was Videospieler bei Videospielern ganz besonders ausgeprägt ist. In diesem Sinne freue ich mich auch wieder auf dieses Jahr. Eben, mal sehen, wie Assassin's Creed 2 dann, wenn du es dann bekommen solltest. Wenn ich es bekomme, wenn nicht, dann meine ich. Ich bin ja eher so ein bisschen Dragon Age Fan, so hat man ja letztes Mal schon gehört. Du stolzierst ja auch mit den Dragon Age Pullis, ja, und machst dann Werbung. Und die sehr beliebt sind mittlerweile, seitdem sie irgendwie damit bei uns auf der Seite zu sehen waren. Wo kriege ich diese Dragonage Pullis? Dragonage. Ja gut, Etienne, dann danke ich dir. Ja, nicht zu danken. Ja. Nette Einblicke. Nette Einblicke in dein... Guck mal, der Gunnar, wolltest du nicht Squash spielen gehen? Ja, ich muss jetzt Squash perfekt spielen gehen übrigens. Ja. Okay. Ich hab ja Gunnar beim Squash spielen geschlagen damals. Ja, dann noch viel Spaß. Jetzt ist on tape. Klar. Das schneide ich aus. Wiedersehen. Danke dir, Etienne. Vielen Dank. Okay. Und wir machen, tschüss, viel Spaß. Ciao. Wir machen nochmal eine kleine Pause und holen jetzt nochmal einen anderen netten Kollegen her. Ja. Bis gleich. Okay, wir sind jetzt wieder zurück und der Etienne hat uns verlassen und wir haben wieder ein Upgrade gemacht. Jetzt ist nämlich dabei der. Yeah. Der freut sich, ne? Ja, ich freue mich, dass du mich Upgrade zu Eddie nennst. Endlich mal jemand, der hier die Wahrheit spricht. Hallo, ja, Nils. Der liebe Kollege Nils hat uns mit seiner Anwesenheit vom Planeten Snirs. Ja. Du bist gerade so aggressiv. Ja, hallo. Weißt du, wie oft mir das passiert, dass die Leute meinen Heimatplaneten falsch aussprechen? Langsam habe ich auch die Schnauze voll. Ja, das intolerante Arschloch. Das ist nicht mehr schön. Aber was ich den ETN schon gefragt habe und was ich dich nochmal fragen will, auch auf deinem Heimatplaneten wird bestimmt Weihnachten gefeiert irgendwann mal. Bestimmt. Ja. Bestimmt wir mal. Wir haben Weihnachten sogar erfunden, aber es ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Die ist Geschichte für einen anderen Tag. Ja, nächstes Weihnachten. Wir haben mit Eddie schon eben drüber gequatscht, was er so mit Weihnachten und Gaming verbunden hat. Und wir haben uns selber auch nochmal unterhalten über unsere größten Weihnachtsgame und so weiter. Ich würde dich jetzt gerne einmal fragen, so Weihnachten und Videospiele, was bedeutet das für dich? Es könnte sein, dass ich anfange zu weinen im Laufe der Schilderung meiner ganz persönlichen Weihnachts-Videogaming-Geschichte. Ja, mach das ruhig. Emotionen sind gut. Ja. Das sind die Kleenex, falls ich... Ja, es liegen noch im Lidl-Planeten. Oh. Naja, ich möchte euch verzaubern mit einer wahren Weihnachtsgeschichte. Ich weiß gar nicht mehr, und das macht die Geschichte vielleicht auch so zeitlos, wann das genau gewesen ist, aber ich weiß noch, dass ich als Kind wenig zu tun hatte mit Videospielen, ganz einfach, weil es auch gar nicht so viele gab und weil ich in dörflicher Umgebung aufgewachsen ein wahrer Wildfang war, der seine viele Freizeit auf dem Bolzplatz verbrachte, wo ich als Fußballer nichts erreicht habe, aber viel Spaß hatte. Mhm. Und auch gerne mal Playmobil im Garten gespielt habe oder Lego, bei meinem Nachbarsfreund oder auf dem Autoteppich rumgeschubbert bin mit Matchbox-Autos. Und dann war irgendwann mal Weihnachten und meine Oma hat mir ein Geschenk gegeben. Und in diesem Geschenkkarton enthalten war ein Atari 2600. Meine erste Begegnung mit einem Videospielsystem. Hast du ihr das gesagt oder ist sie da selber drauf gekommen? Die ist selber drauf gekommen. Das macht die Geschichte ja auch so einzigartig. Ich habe die gar nicht genervt. Ich habe meine Oma oft genervt. Auch im späteren Verlauf des Lebens. Zum Beispiel, als ich einen Gameboy haben wollte, habe ich sie wirklich lang genervt und hat sie mir irgendwann einen Gameboy geschenkt. Und danach verlieren sich auch 3 Jahre meines Lebens, weil ich mich nur noch an Gameboy spielen kann. Es ist ein wilder Sturm von Bleeps und Blobs in grün. Exakt. Mein erstes Spiel für den Gameboy übrigens war neben Tetris, was ich überhaupt nicht beachtet habe, Wrestling, weil ich war seinerzeit großer Wrestling-Fan. LJN, Super WrestleMania oder welches war das? Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht genau, wie es hieß, aber ich weiß, das war noch das klassische World Wrestling Federation Zeichen, WF, was sie ja später nicht mehr benutzen durften wegen Copyright gesagt. Get the F out. Genau. Ja. Na, aber ich will gar nicht abdriften. Zurück zu meiner imposanten und sehr fesselnden Geschichte. Mhm. Meine Oma hat mir also einen Atari 2600 geschenkt und den habe ich natürlich sofort ausprobiert. Ich weiß leider nicht mehr genau, welches mein erstes Spiel war. Ich glaube, es war Space Invaders, der Klassiker, was wirklich ein richtig guter Titel gewesen ist. Aber ich glaube, auf keiner Spielekonsole gab es so viele unnütze Titel wie auf dem Atari 2600. Da sind so grandiose Klassiker bei wie die Ungeheuer der Tiefe, der hungrige Panda zum Beispiel. Super, ja. Spiele, wo ich wirklich viel Zeit verbracht habe, den Sinn dahinter zu entdecken. Weil ich konnte einfach nicht akzeptieren, dass die Entwickler ein paar Klötze dahin bauen, einem sagen, okay, das ist ein Panda, und dann hüpf mal, aber mehr passiert einfach nicht. Eben. Du solltest ja quasi mit den schönen Illustrationen auf den Original-Atari-Spielen, jedenfalls, die ja immer solche Hammer-Cover hatten. Na, wenn ich an Breakout oder sowas zurückdenke, da waren eben so Spacemänner drauf, die gegenseitig irgendwie dann so sich im Weltraum da Blöcke gegen weggehauen haben. Im Spiel war es natürlich Blöcke und ein Punkt. Das nehme ich schon an, dass man es damit auffüllt. Nur ich hatte auch dann ganz viel mit diesen deutschen Varianten zu tun, wie, ich glaube, der Postbote hatte ich, Wachroboter jagt Juppie, Dschungelboy. Das hatte ich auch. Ja, was so Derivate natürlich waren von Originalspielen wie Pitfall und so weiter und so fort. Aber die hatten nicht mehr dieses coole Cover vorne dran, sondern eine krude, selbstgezeichnete Zeichnung von Quelle, wahrscheinlich die das dort dann hier umgesetzt haben. Und da konntest du natürlich nicht so dir direkt vorstellen, immer was das alles darstellen soll. Was war denn der Postbote? Paperboy oder was? Nee, Postbote, du warst so eine Art Adler, der Post ausgeliefert hat und du bist herumgeflogen, so auf verschiedenen Bildschirmen und musstest, glaube ich, von oben irgendwas abholen und die dann nach unten verteilen. Also es war schon was Spezielles, es gab auch so 4 oder 5 Level und ich muss mal nachchecken, ob das jetzt der Postbote oder der Postmann oder der Postvogel hieß, aber irgendwas mit Post war auf jeden Fall drin. Okay. Das sind die Highlights, die man damals so bekommen hat. Mhm. Ich glaube, die haben früher, wenn die sich entschlossen haben, ein Spiel zu programmieren, einfach irgendwas gemacht, haben sich überlegt, okay, wir haben jetzt Pixel, was können wir aus diesen Pixeln machen? Und dann haben die einfach verschiedene Bewegungen programmiert, zum Beispiel halt von unten nach oben und wieder zurück, so wie bei The Postman. Und haben sich hinterher überlegt, okay, was könnte diese Bewegung sein? Und dann haben sich gedacht, okay, das ist natürlich ein Adler und der trägt Briefe aus. Natürlich. Und so sind dann so Spiele entstanden wie Ungeheuer der Tiefe, was ja angeblich auch ein spektakuläres Spiel in den Weiten des Ozeans sein sollte mit ganz gefährlichen Tieren wie Haien und Kraken. Mhm. Als Kind sieht man das Cover und überträgt das dann auf die Pixel. Ja, natürlich. Wow. Ja. Mensch, wenn so das Spiel aussehen würde, oh. Klasse. Eben, und deine Großmutter hat ja also quasi dann, ist schuld an all diesem jetzt hier. Ja? Exakt, also ich glaube nicht, dass sie sich zu der Zeit im Klaren darüber gewesen ist, wie sehr sie meinen späteren Lebenspfad eingetrampelt hat. Wie sehr sie dein Leben verfuscht hat im Nachhinein. Ja, die große Fußballerkarriere. Ja, das stimmt. Ich glaube ganz ehrlich, wenn ich ein bisschen härter an mir gearbeitet hätte, weil am Talent kann es ja eigentlich nicht gelegen haben. Und am Selbstbewusstsein anscheinend auch nicht. Ja, das stimmt. Also viele andere haben es anders gesehen, aber man muss ja auch nicht immer auf das hören, was Trainer und Eltern einem sagen. Das ist also sozusagen dann der Kickstart mit dem Atari, dass dann die Leidenschaft fürs Videospielen auf einmal aufgeflammt ist. Und natürlich, du hast dir bestimmt auch an weiteren Weihnachten dann auch mal jetzt so Videospiele gewünscht oder sowas. Hast du da irgendwie noch ein paar Erinnerungen dran? Was war vielleicht dann dein schönstes dann Weihnachtserlebnis irgendwann mal, was du dann in Sachen Videospiele dann gehabt hast? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese Geschichte mit dem Atari 2600 wirklich die schönste war. Denn alle anderen Konsolen habe ich auf irgendeinem anderen Weg bekommen. Zwischendurch hat man ja auch manchmal Geburtstag. Das ist immer noch so ein Anlass, wo es was gibt. Wie gesagt, einen Gameboy habe ich meiner Oma damals in jahrelanger Arbeit abgeschwatzt. Den habe ich dann zwischendurch bekommen. Und alle anderen Konsolen, die später kamen, sind auch irgendwie so dazwischen gerutscht. Aber wirklich so ein, das Weihnachtserlebnis war tatsächlich der Atari 2600. Wie gesagt, auch rückblickend, wenn ich überlege, welche Auswirkungen das hatte, dieser Moment, ist das einfach auch die Weihnachtsgeschichte für mich. Und ich weiß zum Beispiel auch noch, dass wir tatsächlich auch mit der Familie zusammengespielt haben. Das fand ich auch cool, dass zum Beispiel meine Mutter mit mir tatsächlich Bobby geht nach Hause gespielt hat. Sehr gut. Ein Spiel, was wir ja auch schon mal bei Game One also ausgegraben hatten. Und hier in der Redaktion, wo du die größten Fans einfach findest von Bobby geht nach Hause. Deswegen fühle ich mich so wohl. Ja, ich weiß immer, es war damals mein Bewerbungsartikel für Game One. Mein 20.000 Wörter Review über Bobby geht nach Hause. War das das Spiel, das auch gleich wieder von vorne angefangen hat? Als es genau das. Eine Metapher für den ewigen Gang durchs Leben. Du glaubst, du bist am Ziel angekommen, aber wirst wieder nach vorne geschmissen. Weg aus dem warmen Hallen deines Hauses, wieder vor irgendwelche wilden Hühnchen, die dich wegpicken wollen. Das sollten sie mal heute mal machen, so nach Modern Warfare so einfach so. Ja, es ist ja nur ein kleiner Schritt von Bobby geht nach Hause zu Metal Gear Solid, sagen wir es mal beispielsweise. Das muss ja nur ein bisschen abstrahieren und schon passt das. Ja, so war das damals. Und ein anderes Spiel für den Atari, was auch noch die ganze Familie gefesselt hat vor den Röhrenfernseher, war Zehnkampf. Mhm. Sehr gut. Decathlon von Activision. Ein Spiel, was so viele Joypads gefressen hat, wie kein anderer Titel, den ich je gezockt habe. Im Prinzip konnte man das Spiel einmal spielen, dann war ein Joypad hinüber, weil es gab am Ende immer so einen 10.000 Meter Lauf. Mhm. Und was ich leider erst viel zu spät rausgefunden habe, ist, dass man nur am Anfang Geschwindigkeit aufnehmen musste, indem man den Joystick ganz schnell gerüttelt hat. Mhm. Und dann konnte man durch sanfte, gleichmäßige Bewegung das Tempo nämlich am Limit halten. Das habe ich aber nicht gerafft seinerzeit. So dass ich nicht nur meine Handgelenke mit diversen Sehnenreizungen geschädigt habe, sondern eben auch alle Joypads kaputt gegangen sind. Und jeder hatte Schiss vor der letzten Disziplin bei diesem Spiel. Aber es war ein großer Spaß. Ja, die letzte war natürlich der ganz lange Lauf, glaube ich, ne? Oder wo du dann eben, also das kennt man ja, wenn man dann den 100-Meter-Lauf hat, das hält man vielleicht noch für 10 Sekunden durch. Genau. Aber komm mal ein Ding, was mal in Richtung der Minute geht und bei dem Tempo, entweder brichst du dir dabei das Handgelenk oder du hast wie so oft einfach den Griff vom Joystick in der Hand und die Basis klebt noch am Tisch fest und so weiter. So oder so war das, was die Wii heute versucht mit ihrem aktiven Spielprogramm, mit Wii Fit und was es da alles gibt, irgendwie auf die Beine zu stellen, das hatte Atari damals schon. Nicht ganz freiwillig, aber anstrengend war es trotzdem. Dann gibt es aber noch eine Geschichte, die nämlich genau das Gegenteil ist, und das ist nämlich eine traurige Geschichte. Eine traurige Geschichte, ja. Das gehört natürlich auch dazu. Ja, das hatten wir noch nicht. Weil Weihnachten, da liegen ja Glück und Elend dicht beieinander. Weil natürlich man als gieriges Kind, als Kind ist man ja manchmal ein Arsch. Und ich glaube, ich war auch nicht ganz frei davon. Manchmal. Da wünscht man sich ja immer irgendwie viel und wenn man das dann nicht bekommt, ist man ja auch ein bisschen enttäuscht. Und ich weiß, dass ich mir einmal Weihnachten einen Amiga 500 gewünscht hatte. Den wollte ich wirklich unbedingt haben. Und den habe ich nicht gekriegt. Ich sehe die Tränen jetzt schon langsam. Und da war ich, da war ich wirklich sehr traurig. Und was hast du denn stattdessen bekommen? Das war Schund alles. Das habe ich auch. Aus dem Gesicht verdrängt. Liebe. Nein. Das war, da habe ich mit Sicherheit auch tolle Sachen bekommen, aber ich wollte halt, so ist man ja manchmal als Kind. Ja, natürlich, ich natürlich. Ein bisschen engstirnig. Und da habe ich halt mir einen Amiga gewünscht, den habe ich nicht bekommen. Und da war ich sehr enttäuscht und traurig, weil auch alle meine Freunde natürlich einen hatten. Mhm. Und das hat den Druck nochmal erhöht auf mich, dass ich ihn haben will. Hat nicht geklappt. Aber das war so das Gegenteil davon. Da habe ich also eine richtig gute und eine ganz, ganz schlimme Erinnerung. Ganz, ganz. Natürlich wurde durch die erste richtig gute wurden natürlich dann Erwartungen geweckt. Ne? Und dann, wir reden noch über Weihnachten, oder? Ja, Weihnachten. Okay. Ja. Ja, das erste Mal war es noch richtig schön, aber danach konntest du nicht mehr, egal. Das konntest du nicht mehr toppen, ne? Egal, aber... Nee, aber sowas, was Nils gerade erzählt hat, irgendwie so, dass Eltern ganz einfach auch mal an Weihnachten mit ihren Kindern vielleicht sich das Ganze mal angucken sollten und spielen sollten, sowas finde ich, sollte es öfter geben. Eben, wenn man es... So. In der Gruppe so, warum nicht, ne? Das war übrigens auch eine Zeit, was du sagst, in der Videospiele noch nicht ganz so argwöhnisch beäugt worden sind und in der einfach Eltern auch noch näher dran waren. Weil die Entwicklung hat ja so Fahrt aufgenommen, da haben Eltern irgendwann sich ausgeklinkt. Und das war so eine Zeit, das ging im Prinzip noch als Spielzeug durch. Mhm. Das sah aus wie ein Spielzeug. Man hat ganz eindeutig an der Grafik gesehen, okay, das ist Spielzeug. Und deswegen haben die sich damit auch ein bisschen auseinandergesetzt. aus dem gleichen Antrieb, aus dem die sich vielleicht auch mit einem von der Playstation-Burg, von der Playmobil-Burg ja. Da geht's schon los. Von der Playmobil-Burg gesetzt haben und mit einem irgendwie so Pferderennen gespielt haben. Nee, genau, das ist es. Es war kein eigener Industriezweig, genau. Wo Milliarden dann dranhängen und wo quasi Kinder und Jugendliche von überall sich als Experten da so mitgeschleift haben, die dann irgendwo dann hier gelandet sind am Ende. Aber dann war es eben einfach ein Spielzeug unter vielen und du hast mit deinem, oder die Eltern haben mit dir damals das eben mal ausprobiert. Oder auch damals Atari, weißt du noch, habe ich mit meinen Eltern hier und da mal gespielt und ich hatte noch das Glück eben, dass meine Onkel da sehr videospielbewandert waren und ich mit denen später auch diesen in Richtung Mega Drive Zeiten dann weiter abgedrückt hat, alle Mega-3-Spiele, habe ich nochmal Glück gehabt in der Sicht, Hinsicht und auch später noch spielen können, aber mit den Eltern, die distanzieren sich natürlich irgendwann mal davon, weil einfach es ist ein Metier, wo du nicht mehr hinterkommst, ne? Setz dich dann dorthin, also du kannst jetzt jemanden, der als Elternteil lange Zeit sich davon distanziert hat, ich habe meiner Mutter mal GTA in die Hand gegeben, ja, und die hat zum Beispiel mit dem Auto sie gefahren und hat dort an den Ampeln angehalten, ne? Das ja, ist natürlich eine. Ist ja auch nicht verkehrt. Ja, das ist natürlich eine total normale Reaktion, aber da siehst du die Diskrepanz eben. Das ist eben was für uns selbstverständlich ist, dass du es eben so mit Videospielen umgehst. Das ist natürlich was du zu Atari-Zeiten noch wirklich abstrahieren konntest, als jemand, der nicht mit einem Thema, wo du quasi schon ein Studium eigentlich dafür brauchst, um das zu verstehen, bewandert sein muss. Und das fehlt eben dann heute oder mittlerweile ein bisschen so. Und meine Mutter fand Ocarina of Time damals total klasse. Also die hat das zwar nicht gespielt, aber die hat sich's angeguckt und hat immer so, ja, da, ja und so. Ne? Also die fand das zum Angucken sehr gut irgendwie so. Aber ich weiß nicht, ob heutzutage Kinder einfach vielleicht auch nicht unbedingt wollen, dass ihre Eltern ja, jetzt vielleicht, zugucken. Vielleicht oder wollen, so. Wollen die Eltern spielen und die Kinder haben keinen Bock mehr. Genau. Vermutlich wollen die Kinder nicht, dass ihre Eltern zugucken, weil die Eltern dann sehen, was sie spielen und das verbieten würden. Ja. Das könnte auch. Aber ich habe zu dem Thema auch noch eine Weihnachtsgeschichte, die mir jetzt nämlich gerade eingefallen ist, im Moment, wo wir drüber geredet haben. Und zwar wollte ich mal, ich überlege gerade, ob es dasselbe Weihnachten gewesen ist, wie jenes katastrophale Amiga 500 Weihnachten. Jedenfalls hat meine Mutter mir mal zu Weihnachten einen Gutschein geschenkt für ein Videospiel. Und jeder weiß, Gutscheine an Weihnachten geht gar nicht. Man muss irgendwas zum Auspacken haben, irgendwas, was man dann auch direkt an Heiligabend spielen kann, wo man sich auseinandersetzen kann. Und ein Gutschein geht eigentlich natürlich nicht. Mhm. Und das war natürlich auch nicht so prickelnd. Aber danach hat sie es auf jeden Fall wieder gut gemacht, denn wir sind tatsächlich am ersten Tag, als der Mediamarkt dann wieder geöffnet hatte, nach Weihnachten eben dahin gefahren. Und sie hat sich vorher Gedanken gemacht. Meine Mutter ist also vorher dahin gefahren und hat sich Spiele ausgeguckt und hat sich schlau gemacht, was denn so vielleicht in Frage käme und hat mir dann Vorschläge gemacht. Und zwei ihrer Vorschläge waren A Train aus der... Für die Playstation damals ist A-Train, ne? Nee, für den PC. Für den PC. 286er damals. Also dieses dieses, wo du die Züge bauen musst. Genau, da gibt es eine lange Reihe von Strich, und dann, Punkt. Ja. Und das war eben eine Zugsimulation, was vermutlich auch eher langweilig war. Und das zweite Spiel war tatsächlich Civilization, und zwar der erste Teil. Und ich habe mich dann auch für Civ entschieden. Und da war schon 2 Jahre deines Lebens weg wahrscheinlich. Viel mehr noch. Also heute viel mehr. Und das ist aber jetzt wirklich, je mehr ich drüber nachdenke, auch wirklich ein krasses Aha-Erlebnis gewesen, denn meine Mutter hat sich mit mir hingesetzt, mit Civilization. Und das ist sehr kompliziert gewesen und ich glaube, viel war auch sogar noch auf Englisch. Ich glaube, im Spiel selbst war viel auf Englisch. Könnte sogar sein, ja. Ich war noch ein Kind, ich konnte nicht so gut Englisch und mein Mann hat sich da hingesetzt und hat geduldig da irgendwie mit mir das Spiel durchgekaut. So, das dauert ja, wenn du niemanden hast, der dir das erklärt und du bist auch zu faul, um die Anleitung zu lesen. Dauert das, bis du in so ein kompliziertes Spiel reinkommst. Aber sie hat mich begleitet auf dem Weg und ich muss sagen, ich hätte mir das Spiel vielleicht nie geholt aus eigenem Antrieb. Mhm. Und wenn ich überlege, wie viele Stunden und Tage und Jahre meines Lebens ich mit Civ noch verbringen sollte, war auch das echt krasses Weihnachten. Vielen Dank, Mutter. Das auch mal. Ehrlich, dankt mal jemand seiner Mutter. Ne? Ja, wir danken jeden Tag doch unseren Müttern. Ja, aber nicht so öffentlich. So. Ja, jetzt haben wir es wenigstens mal on tape, sozusagen. Genau. Und das ist doch eine herzensrührende und herzerreißende Geschichte. Mit der Mutter Videospiele gespielt. Ja. Andere backen Kuchen. Also wir spielen Civ. Und Street Fighter und Mortal Kombat und GTA. Hauptsache, man macht es zusammen. Sag mal, Nils, natürlich, das sind viele Erlebnisse, die man natürlich in als Kind und als Jugendlicher dann damals gehabt habe, was speziell eben Weihnachten und Auspacken und sowas dann angeht. Wie sieht es eigentlich heutzutage bei dir aus? Natürlich, du bist ja mittlerweile wirklich 365 Tage im Jahr fast eben von Videospielen umgeben und musst hier und da eben dich mit hier beschäftigen. Hat es für dich noch irgendwie die gleiche Bedeutung dann an Weihnachten und Videospielen oder ist für dich dann die Weihnachtszeit vielleicht etwas, wo du mal Pause machst von Videospielen? Wie sieht das heutzutage für dich aus? Die Weihnachtszeit ist eigentlich tatsächlich eher immer eine Zeit gewesen, in der ich eine Pause gemacht habe. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil ich Weihnachten immer nach Hause gefahren bin. Meine Eltern haben hier in Hamburg gewohnt oder wohnen hier in der Gegend. Und ich habe lange Jahre in Köln, Düsseldorf gewohnt und Weihnachten bin ich immer nach Hause gefahren. Und da hatte ich de facto dann einfach meine Konsolen und meinen PC und was alles gar nicht da. Mhm. Was immer noch ein Thema ist Videospiele geschenkt bekommen. Wenn meine Eltern mich fragen, was ich haben will, dann kriegen die eine Liste mit Titeln. Ja? Das kommt mir sehr vertraut vor gerade. Ja. Ja. Also das funktioniert auf jeden Fall immer noch. Und von daher, für mich sind Weihnachten und Videospiele untrennbar miteinander verbunden. Also deine Eltern schenken dir auch wirklich noch Videospiele dann, wenn du es dir wünschst. Vorletztes Jahr habe ich, glaube ich, Half-Life, die Orange Box, mir gewünscht und auch bekommen. Anders als den Amiga, aber das ist eine andere Geschichte. Wünsche den Amiga doch jetzt nochmal, ne? Mal sehen, ob die da rankommen. Das wäre eine Herausforderung, das wäre echt eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob... Sonst lieben sie dich nicht. Die Faszination, ein Civilization mit 14 Disketten spielen zu und müssen, einem Laufwerk die gleiche dann. Ist. Und einem Laufwerk. Ach, das ist großartig. Ja. Nee, ich überlege gerade, aber das ist tatsächlich, oder auch so von anderen Leuten, wünsche ich mir dann auch Videospiele, weil das ist eigentlich auch so ein erschwinglicher Preis irgendwie, weißt du? Stimmt, also es ist ja, du kannst ja nicht sagen, ich wünsche mir diese Lederjacke für 500 Euro. Ja, genau. Kannst du mal schenken. Nee, ein Videospiel, das kostet seine 20, 30, 40 Euro, ne? Und damit wissen vor allem auch die anderen Leute, dass sie einem als Gamer, dem man dann dementsprechend bekannt ist, die machen einen eine Freude eben damit. Vor allen Dingen weiß man dann auch, was man hat. Also Überraschungen sind ja auch super, aber je älter man wird, und je weiter sich die Lebensfäden vielleicht auch von der Familie so ein bisschen auseinanderentwickeln, weil man nicht mehr jeden Tag aufeinander hockt, desto größer ist die Chance, dass man was zu Weihnachten kriegt, was man nicht haben will. Und deswegen lieber vorbeugen und explizit sagen, ich will XY. Die bösen Überraschungen. Lieber GTA als den Bauchweggürtel. So sieht's aus. Also wenn du einen Bauchweggürtel geschenkt bekommst, das ist schon echt hart, finde ich. Das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast. Aber so eine Auseinandersetzung, wie Nils Familie irgendwie so mit seinem Hobby quasi hat, irgendwie so, das ist schon echt cool. Das hätte ich mir auch teilweise gewünscht. So. Ich habe damals Golf gekriegt, so mal zu Weihnachten. Ich weiß nicht, für den NES. Ich weiß nicht von wem mehr, aber ja. Da, das war auch nicht so toll. So, das hört sich so nach Simpsons dann wieder an. Ich wünsche mir Bone Storm, Knochensturm, aber ich kriege nur Lee Cavaldi aus Golfkurs. So ähnlich habe ich mich damals echt auch gefühlt, ja. Das war, ja. Ich Mortal sogar Golf? Verdammt. Oh cool, also danke dir Nils, dass ich nochmal mit uns hier zusammengesetzt ist und wir dich nochmal in den Weihnachtsspirit quasi gelabert haben. Dass du jetzt auch auf deinen Heimatplaneten wieder zurückfliegen kannst, weil ich glaube, die Polizei ist gerade auch hier. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Gruß an alle, ich muss jetzt wirklich gehen. Tschüss, Nils. Danke dir, Nils. Hey, lass dir die Finger vor meinem Raumschiff. Wie? So, da sind wir wieder zurück und machen jetzt unser abschließendes Segment sozusagen, bevor wir euch in die Weihnachtsvorbereitung sozusagen hier entlassen. Es müsste ja, also wenn ihr diesen Podcast hört, müssen ja so die letzten Tage so langsam anbrechen. Ja, der Stress. Der Stress und so weiter. Vielleicht hört ihr diesen Podcast ja auch gerade, während ihr eure Einkäufe macht für Weihnachten. Da passt das natürlich ideal, was wir jetzt nämlich nochmal machen, weil das ist, denke ich mal, nach dem ganzen Gespräch vorhin eben über Erinnerungen, über Weihnachten, was es für uns bedeutet, was das mit Spielen zu tun hat, ist es natürlich auch mal ganz nett zu erfahren, was ist eigentlich aktuell dieses Jahr Phase? Ne, was sind eigentlich, wenn man als Gamer sich dieses Jahr einen Titel wünschen würde oder was man gerne unter dem Weihnachtsbaum sehen würde oder was man sich selber kaufen könnte, was man spielen kann, was wäre denn dieses Jahr so interessant vor allem? Ne, und ich glaube, wir haben dann, also hier Nicole und ich sitzen jetzt hier gerade noch einen Tag gemeinsam, wir werden nochmal allein, ganz allein an Weihnachten, ja. Am 4. Advent. Mhm. Ja, also ja. Nee, den Podcast kann man ja auch am Tag nach dem 4. Advent hören. Ja, ne? Genau, man also kann den auch. Oder ist es Sonntagsöffnung dort gerade? Wer weiß. Ja. Vielleicht gibt es dann ja sowas dementsprechend. Oder nachträglich. Aber dann lass uns auch mal unterhalten, Nicole, eben über ein paar Titel, die wir vielleicht so für Weihnachten im Blick haben oder wo sich die Leute auch mal jetzt hier umschauen könnten und dass sie sich dementsprechend besorgen können oder besorgen lassen können. Was wäre für dich denn, sagen wir mal, eins der aktuellen Spiele, was du dir dann so unterm Weihnachtsbaum so gerne wünschen würdest oder was du denn spielen willst? Ja, ganz klar, Batman ist Arkham Asylum, finde ich, ist schon ein ziemlich guter Titel irgendwie so, den kann man sich auch mal quasi über Tag und Nacht irgendwie so reinziehen. Vor allem in der Nacht. Genau, vor allem in der Nacht den dunklen Ritter spielen irgendwie so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war einer der Überraschungstitel für mich, also als ich den anfangs von Eidos gesehen habe, dachte ich schon, oh ja, das wird ein ganz gutes Ding, mhm. So, aber dass es sich jetzt wirklich so gut entwickelt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So. Nee, absolut nicht. Also ich meine allgemein, das ist natürlich speziell bei Batman, wenn man über Arkham Asylum geredet hat jetzt hier oder die Berichterstattung gemacht hat, ging es ja immer auch primär darum, Lizenzspiel, Comicspiel und mal sehen, wie gut es dann ist. Aber das war schon, es hat sich schon angedeutet, leicht einfach durch die Vorbereitung, dass die Vorberichterstattung, dass die Leute, die das jetzt gemacht haben bei Eidos, ne, ja. Wurde es, glaube ich, dann dort entwickelt, dass die ihre Hausaufgaben gemacht haben und endlich mal ein Batman-Spiel präsentieren, was nicht, was darüber hinausgeht, über den normalen Lizenzkram, den man eben bekommt. Es gab ja jedes Jahr ein Batman-Spiel eigentlich schon, aber das sind ja wirklich dann die typischen Lizenzspiele, wo du eher dann so die 12, 13-Jährigen ansprichst mit bisschen Comic-Grafik, aber wo du dann nicht unbedingt jetzt hier den gestählten Hardcore-Gamer, der sich ein Highlight nach dem anderen hier reinpfeift, dann unbedingt erreichen kannst. Und Batman sah schon mal sehr gut aus, also grafisch ja. Großartig. Ne? Absolut. Es hat den Stil perfekt getroffen, was es doch hat, und es hat spielerisch dann gepasst, durch seinen Mix aus Action, aus Kampf, aus Metroid-Elementen und sowas. Und auch für mich eine ganz große Überraschung, des ersten noch immer noch, na gut, ist es so Juli, August rausgekommen, oder wann war es? August, glaube ich. Ja, ich verbinde es noch ein bisschen mit Anfang des Jahres, weil wir haben schon eine relativ frühe Testversion bekommen, die wir dann damals im März, April hier schon mal uns angucken konnten. Ja. Aber soweit ist der Titel nicht dementsprechend weg, also es ist jetzt kein altes Spiel und so weiter und es, selbst wenn es jetzt erst rauskommen würde, es könnte immer noch standhalten mit den aktuellen Sachen, die dann absolut. Eben auf Markt sind. Ich glaube, es ist halt nur das Ding, dass darum halt jetzt nicht so der Hype gemacht wurde, wie zum Beispiel um Modern Warfare oder Assassin's Creed 2 zum Beispiel. So. Es wird wahrscheinlich, ja, man kann vielleicht dann nochmal dann an das Spiel zurückdenken, sagen wir, wenn die ganzen Best-of-the-Year-Listen und so weiter zurückkommen, wo die Leute dann sagen, ach ja, stimmt ja noch, Arkham Asylum, ne? Ich fand das ja so geil, aber jetzt sind so viele Spiele gekommen, dass ich es fast schon vergessen habe, so im Ende des Jahresstrudel, dass man sich dementsprechend das jetzt nochmal geben kann. Ist es schon in Richtung Platinum oder irgendwie sowas? Oder Classic? Nee, ich glaube, da ist es noch nicht. Ich glaube, dafür war es auch einfach zu erfolgreich, als dass man sagt, okay, man schraubt es ins Preis runter. Stimmt, ne? Das wird, ja, also normalerweise ist es ja, wenn die Spiele sehr gut, also die Platinum-Grenzen hängen ja an bestimmte Verkaufsgrenzen dran eigentlich. Genau. Also Sony und Microsoft haben ihre gewissen Grenzen, bevor sie es in den Classic-Status erheben, für weniger Geld, aber dann müssen natürlich die normalen Verkäufe schon etwas abgeebbt sein. Mhm. Hat sich viel verkauft, verkauft sich jetzt nicht mehr so viel, wir pushen das nochmal, indem wir es zu einem kleineren Preispunkt hier anbieten, aber Batman hat sich sehr, sehr viel verkauft, also hat er auch mehrere Millionen Mal abgesetzt, was auch ein immenser Erfolg für Eidos oder jetzt eben Square Enix Europe. Ja, jetzt ist es genau. Dann dementsprechend dort, was ich glaube auch einer der erfolgreichsten Titel der letzten Jahre einfach für die gesamte Company ist. Ja, absolut. Ja. Also damit hätten die wahrscheinlich vielleicht auch nicht gerechnet. Eben, also. Und die kriegen heute eben auch noch ihre 50, 60 Euro dafür und die lohnen sich auch vor allem noch, dass man die den vollen Preis für das Spiel bezahlt. Absolut. Egal, ob man Batman-Fan ist oder nicht Batman-Fan. Ja. Guck mal, eine Ente. Quack, quack. Ja. Ja. Ja. Ich glaube, das war gerade eben das Raumschiff, das Raumschiff, genau, losgeflogen ist. Nils ist gerade abgehoben. Ja, und die Wegfahrsperre war das. Die Wegfahrsperre war angelassen. Ja. So schaut es aus. Nee, aber Batman, also alleine schon von den Gameplay-Elementen und von den Ideen, die in diesem Gameplay stecken, finde ich, ist schon wirklich, haben sie wirklich einen Sprung geschafft, auch im Vergleich zu anderen Lizenztiteln. Also ich glaube, es kommt dem Spiel auch wirklich sehr zugute, dass es halt diesmal nicht auf einer Filmlizenz genau basiert. Ja. Ne? Dass sie nicht gesagt haben, normalerweise wäre ja, wenn es ein Batman-Spiel gewesen wäre, das direkt zu The Dark Knight im Kino rausgekommen, was ja ein Jahr vorher war ungefähr, ja, wo das dann rausgekommen ist und dann eben so nochmal ein bisschen schnell zusammenprogrammiert, damit es möglichst zeitig da ist, weil das wird sich ja schon verkaufen, weil der Batman-Name drauf ist. Ja. Die haben sich nämlich für Arkham Asylum explizit die Zeit gelassen, dass es dann noch länger dauert, weil die wissen, Batman funktioniert jetzt schon als Marke und die haben eben keinen Film als Vorbild, sondern den Comic Arkham Asylum. Also unter den Batman-Fans gilt es ja, soweit ich weiß, als einer der beliebtesten Comics aus der kompletten Batman-Serie. Müssten wir Uke mal fragen. Müssen wir den Uke mal fragen, der ist ganz großer Comic- und Batman-Comic-Experte hier. Genau. Rocksteady war es übrigens, glaube ich. Rocksteady, genau. Ja. Die sind auch quasi durchgebrochen mit den Titeln, die Entwickler von Rocksteady. Ja, okay. Die haben bisher nur kleinere Sachen gemacht. Jetzt haben sie sich gleich auf die Map, auf die Karte dann gepackt, als wirklich ein Top-Developer mit den Spielchen jetzt sind. Oder ich finde auch selbst als Nicht-Batman-Fan, also ich... Ich bin nicht unbedingt ein großer Superhelden oder sowas Fan, weil ich dann mehr zur japanischen Richtung der Comic-Erzählung oder sowas dann tendiere. Aber wenn dann Superheld, dann habe ich doch schon ganz gern Batman dann entweder gesehen oder gespielt. Und mich hat es einfach überzeugt, ja, eben. Ne? Du hast eben ein Spiel, was wirklich halb Prügelspiel ist, halb Detektivstory, weil Batman ist ja ein Detektiv eigentlich. Mhm. Und ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich ein Spiel mit so Metroid-Elementen eben drin habe, mit Sachen erkunden und Gebiete freischalten und hochhangeln und so weiter, was du normalerweise eben nicht so vom Batman rüberkommst, weil Batman ist es, Batman kann prügeln. Das ist das, was du meistens rüberbekommst in allen anderen Spielen oder fährt mit seinem Batmobil irgendwo durch die Ecke. Ja. Hier hast du eben alle Aspekte, die Batman-Figur ausmachen, sehr gut umgesetzt. Ja. Und gut innerhalb des Spiels verbaut. Vor allem eben, also wirklich ein Titel, mit dem man innerhalb der Weihnachtsfeiertage, wenn man den bekommt, da hat man ein schönes Weihnachtsfest eigentlich. Ja. Und geniale Synchro. Und, was noch hinzukommt, man hat sich sehr viel Mühe gegeben mit den kleinen Extras auf der Disc, sage ich jetzt mal. Also die Bonus-Content meistens so mit noch Filmchen und sowas. Genau, also mit den 3D-Modellen und quasi man kriegt halt auch jeden Charakter sehr schön nacherzählt oder beziehungsweise deren Vorgeschichte, Joker oder auch Harley Quinn und solche Sachen irgendwie eben. So. Man bekommt wirklich die tiefsten Abgründe der Charaktere erzählt, was ich bei den vorangegangenen Spielen irgendwie so, wie hieß der letzte vor The Dark Knight, Batman Begins war es irgendwie Batman, so, genau. Batman Begins. Dazu gab es ja auch mal ein Videospiel und das war... Wo der, glaube ich, auch in Arkham da gespielt hat, in einem Level, kann ich mich erinnern, habe bei einem Kumpel damals zugeguckt. Weiß ich gar nicht mehr. Das ist eine Sache, es wird viel vorausgesetzt bei Batman-Spielen normalerweise, weil die wissen, die Fans kaufen sich das und normaler Gamer, der nicht mit viel Batman am Hut hat, der weiß eben nicht sofort, wer Harley Quinn ist oder... Also ich war jetzt auch ein bisschen überrascht zum Beispiel, da ich Batman, also ich habe die 60er-Jahre-Serie da geguckt und die Filme vielleicht, ne? Ja. Das immer noch ganz, ganz groß finde. Also müssen wir bei YouTube einfach mal schauen nach den besten Batman-Sätzen. Ihr lacht euch kaputt, das ist unglaublich. Ja. Aber einfach da, dass anscheinend das so die Mythologie so fortgeschritten ist, dass jetzt Batgirl oder Barbara Gordon, heißt sie doch, jetzt mittlerweile im Rollstuhl sitzt und als Orakel dir Tipps gibt. Genau. Na, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich jetzt nicht wusste, aber die wird ja innerhalb des Spiels, du findest sie, du läufst über die Figur hinweg, also sie ist mit dir im Kontakt als quasi so Hauptquartier und gibt Batman dann eben so dann Funkkontakt über Tipps, von außerhalb. Infos, aber du kannst dir dann zusätzlich die Infos nochmal rausziehen, dass du dich up to speed bringen kannst oder wo dir auch mal erklärt wird, wer diese Person ist. Mhm. Ja, und eben ich als Fan finde ich, wenn ich ein Fan wäre und das alles schon wissen würde, ich spare mir eben dieses ganze Origin-Zeug, ne, dass ich dann mir nicht nochmal tausendmal anhören muss, das und das und das ist passiert, obwohl ich schon weiß, aber ich kann es mir als Nicht-Kenner dann nochmal drauf schaffen. Und das finde ich ist sehr gut ausbalanciert im Spiel einfach. Ne? Und auch schön gemacht. Also es ist einfach ein Spiel, das ist so ähnlich, ich würde es mit Dead Space vielleicht, also Dead Space nicht inhaltlich, aber Dead Space vom der Sorgfalt, die dort reingegangen ist. Mhm. Ne, weil Dead Space, das ist mein Game of the Year, mein letztes, vom letzten Jahr, was ich dieses Jahr leider alles nachholen konnte. aber dort wirkt eben das Spiel, als ob es wirklich aus einem Guss wäre. Ja. Es ist so verbaut alles, dass die Menüs innerhalb Sinn machen, innerhalb des Spieles. Die Soundkulisse, die Atmosphäre, das Gameplay, die Waffen, die Monster und sowas. Also es wirkt, als ob jeder Spielaspekt komplett durchdacht ist. Ja. Und Batman hat eben dieses Gefühl, einfach, dass es da jetzt nichts gibt, was wie so ein saurer Daumen, wie sagt man das? Wie so aus, ja, meine Sprichworte in Deutschland. Apfel? Wie ein Daumen aus dem sauren Apfel heraussticht, falls das so heißt. Es tut mir leid, ich bin ausländisch. Daumen? Ich wüsste jetzt gar nicht. Wieso der Finger im Apfelkuchen? Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall so das heraus. Das Haar in der Suppe? Das Haar in der Suppe zum Beispiel. Ne? Das fehlt bei Batman. Das ist das Gute dran. Gott, genau. Ich brauch neue Sprichwörter. Ja. Macht ja nichts. Also wir wissen wahrscheinlich, ihr wisst wahrscheinlich, was wir meinen. Aber Batman, schönes Spiel, auf jeden Fall. Uncharted auch sehr gut. Uncharted 2. Natürlich, besser, klar, der erste war auch gut, aber der zweite ist auch fast sogar noch ein bisschen besser. Ich würde sagen, um einiges besser, ehrlich gesagt. Ja, sieht ein bisschen hübscher aus. Uncharted 2 rausgekommen im September, glaube ich, hierzulande. Ja. Uncharted war für die PlayStation 3 natürlich ein exklusiver Titel. Batman gibt es ja für Xbox und PS3. Und PC, glaube ich, auch. Ja. PC gibt es dann auch auf jeden Fall. Ne? Aber ich Uncharted, eher zu den Konsolen Uncharted ist ein exklusives Ding für die PS3. Und Uncharted 1 war damals einer der Titel, eben der quasi lang erwartet wurde von Naughty Dog, von den Jack and Dexter machen. Und Jack and Dexter ist auch eines meiner liebsten PS2-Spiele damals gewesen, als so Mario Jump'n'Run Derivat. Tolle Charaktere auch. Aber tolle Charaktere und Naughty Dog als Entwickler eben vor allem immer grafisch sehr up to date. Setzt das quasi in Uncharted weiter, also die guten Tugenden setzt es quasi in Uncharted weiter. Genau, also da siehst du eben, dass bei Naughty Dog Leute da dran sitzen, die technisch Ahnung haben, die von Leveldesign Ahnung haben und vor allem von Story und Charakteren und Aufbau, ist das Schöne jetzt hier. Ja. Mir fällt gerade momentan da der Name nicht der netten Frau ein, die dann sich um die Story und Charaktere jetzt bei Uncharted gekümmert hat. Boah. Das war die Storyschreiberin damals für Legacy of Kain für die Serie. Mhm. Und die hat quasi damals, also Fans der Legacy of Kain-Serie mit den Titeln, die da alle gekommen sind, die sind immer sehr, also sehr stolz drauf. Naja, stolz kann man es vielleicht dann nicht so direkt nennen, aber die finden immer am besten an den Legacy of Kain-Titeln, dass die wirklich gut ausgebaute Charaktere dort haben, Raziel und Kain und wie die da alle dort rum heißen, die mit einer guten Backstory ausgestattet wurden, die gute Dialoge haben und so weiter. Und sie hat... Mir fällt der Name verdammt nochmal nicht ein. Die Dame halt. Mir wird es noch einfallen und ich kopiere das nachher am Ende vom Podcast ran. Aber das ist ein Merkmal, was aus Uncharted 2 oder 2 speziell jetzt hier, was ja eigentlich so eine Art Genre-Mix kann man es fast nennen. Mhm. Es ist also viel Tomb Raider mit drin, mit Kletterpassagen, Indiana Jones, Shootouts, Marke eines bekannten in Cover gehen rein, Shooters und dann rausgehen und wegballern, der hier indiziert ist. Was daran erinnert, die Shoot-Einlagen. Ja. Plus Prügelsequenzen und eben wie so ein großer Hollywood-Film zum Nachspielen. Ja, ein interaktiver Actionfilm. Ein interaktiver Actionfilm, der sich eben besser als im ersten Teil, weil im ersten Teil war es mir sehr ballerlastig, das Spiel, fand ich. Ja, diesmal haben sie mehr Klettereinlagen. Diesmal gibt es mehr Kletteranlagen, das ist was ich dann eben mehr zu schätzen weiß. Mhm. Ruhigere Momente halt. Ruhigere Momente, es ist ein besserer Spannungspunkt. Dann ist es eben essentiell wirklich ein Actionfilm, ein Indiana Jones-Film speziell zum Nachspielen. Mhm. Nathan Drake, der Hauptdarsteller als Schatzjäger, sucht nach wieder verlorenen Artefakten und so weiter und so fort. Wie im ersten Teil auch immer. Und ich meine, im ersten Teil wurde ja schon damals durch den guten Dialog und die Charakterisierung. Ist ja eben wie bei einem typischen Actionfilm, dass du da wirklich rasiermesserscharfen Dialog hast. Ja. Ne? Wo sich die Leute dann Sätze gegenüberwerfen und einfach genug Persönlichkeit haben und vor allem die Delivery, also wie die Sprecher die Sätze rüberbringen. Und ich spreche jetzt speziell mal von der englischen Fassung. Mhm. Also Die deutsche war ganz okay, die kann man sich gerne geben. Die englische ist super. Ja. Ja, also man hat die Auswahl ja zum Glück auch auf der Disc, glaube ich, je nachdem, in welcher Form die PS3 eingestellt ist. Ähnlich wie im Batman. Das habe ich zum Beispiel, ich habe es auch auf Englisch gespielt jetzt nur, also weil ich das speziell für die englische Fassung hier reviewen sollte. Deutsche ist aber auch sehr die gut. Die deutsche sollte aber auch auf jeden Fall sehr gut passen. Ja, Profis halt. Und das ist das Schöne, dass es passt dann eben mit dem Aufwand, der von den Charakteren getrieben wurde, dass es von der Synchro her passt, dass die Grafik vor allem, ja, man kann fast schon sagen, dass Uncharted 2 bei all den Sachen, die gekommen sind, das ist der momentan grafisch beste Konsolentitel auf dem Markt. Ja, also speziell wenn du dir einen HD-Fernseher eben dann wirklich zugelegt hast und das auf 1080p dann spielst, oder ich glaube, ist es auf 27p, ich bin mir nicht ganz sicher, auf was es dann runterschaltet. PS3 ist ja da immer ein bisschen picky, was dann die Auflösung angeht. Aber es ist ein Spiel, was eben bombenfest, trotz des ganzen Aufwands, läuft es bombenfest mit 30 Frames, wenn man so cool sagt. Also ja. du hast etwas, wo du erwarten würdest, dass es ruckelt ohne Ende. Hast du trotzdem immer wirklich unendlich viel, was auf dem Schirm passiert. Es kommt kaum in Stocken. Es passiert wirklich jede Menge auf dem Bildschirm, von dass du dich durchkämpfst durch ein einstürzendes Haus und dabei die Wände hochläufst und springst und sowas. Oder irgendwie ein Hubschrauber ballert dich an, während der Zug entgleist und du dann dein... Also alles so richtig große Setpieces von einem großen Actionfilm. Und es macht, finde ich, halt auch da nicht so viel aus, dass gewisse Einlagen an andere Videospiele wie Tomb Raider erinnern. Also ja, absolut nicht. Finde ich absolut nicht. Das also kann man zwar anbringen, aber es fällt da jetzt negativ nicht auf, finde ich. Also ich finde auch eher, wenn man sagt, also die sind ja relativ offen mit ihrer Hommage an Indiana Jones. Das hat man speziell im ersten Teil gesehen, den ich damals für die Sendung hier gepreviewt habe. Und dort waren ja teilweise Szenen und Bilder 1:1 aus Indiana Jones nachgestellt. So Sprünge über Schluchten hattest du auf einmal einen Shot wie bei Indiana Jones, oder das wie Marion in die Haut mit ihrer Faust hattest du eben durch Elena und Drake dort genau exakt nachgezeigt, und die du kennst ja auch Harrison Ford dann nennen, den Typen, die sehen schon sehr ähnlich aus. Ja, ich glaube, das haben sie sich aber auch so ein bisschen daran gedacht. Also ich meine, Nathan Drake ist, finde ich, einer der coolsten Charaktere in den letzten 2 Jahren irgendwie so halt Einer, der neu etabliert wurde. Genau, eben, genau. Der hat sich wirklich auch festgesetzt, dadurch, dass du halt wirklich ein sehr, sehr schönes Charakterdesign irgendwie auch entwickelt hast quasi. Aber du kannst dadurch halt auch den Bogen zu Filmen halt dann auch sehr gut ziehen. Wie du schon sagst, so Indiana Jones, du hast da so eine gewisse Vertrautheit irgendwie so. Und das ist halt auch so ein Charakter, der mir persönlich so ein bisschen gefehlt hat irgendwie so in letzter Zeit. So, also ja, genau. Also viel, was du eben hattest an Hauptcharakteren in Spielen, die sind entweder diese New Metal Brooding, mir ist alles scheißegal und hier meine Familie wurde umgebracht, deshalb muss ich jetzt alle vom wegballern und so weiter. Ja. Also mehr diese düsteren Charaktere, die einfach natürlich, die sind cool, wenn du mal 14 oder 15 bist, ne? Das teilst du deren Weltschmerz oder sowas dann natürlich, aber es sind natürlich dann auch alles mehr Abziehbilder. Ja. Ne? Weil ein Space Marine ist nun mal ein Space Marine. Ne? Ja, da, auch viel aufgewärmt eben halt. Da kannst du und eben Nathan Drake, der auch eigentlich so ein Archetyp ist an dem typischen Videospielcharakter. Ne? Also Lara Croft ohne Titten von mir aus. Ja. Also wir sagen, aber Lara. Endlich haben wir auch mal was, wir Frauen. Endlich habt ihr auch mal. Ist Nathan Drake was dem Äquivalent entsprechen würde, was wir Männer an Lara Croft dann haben? Ja, also ja? ich glaube, dass dieser Drei-Tage-Bart, ein bisschen Schmuddellook und so weiter. Ich glaube, dass der schon einige Frauen ansprechen würde, wenn es, also zumindest so jetzt, was ich jetzt so in meinem Gamer-Frauenkreis irgendwie Seine Persönlichkeit hat euch überzeugt, ja, anscheinend. Genau. Ja, der euch dementsprechend dann mit seinem Charme dann verzaubert und seine Lockerheit. Aber genau das ist es, was eben Amy heißt die Frau, mir fällt der Nachname nicht ein. Die Blonde? Nee, die Amy heißt die Frau, die Dialoge schreibt. So, und ich das gemacht hat. Okay. Wie heißt die nochmal? Verdammt, so schlecht von mir. Ich müsste das eigentlich wissen. Aber das ist eben dadurch, dass sie mit guten Dialogen und Persönlichkeit gefüllt sind. Auch eben, ich finde auch die Supporting Characters, die bei Uncharted 2 drin sind. Klasse. Und dann zurückkommen. Also Elena als Hauptdarstellerin des ersten Teils. Ich will jetzt nicht verraten, was im zweiten Teil da dementsprechend los ist. Nee, aber dementsprechend auch einfach eine interessante Persönlichkeit. Ne? Ja. Was darüber hinausgeht. Modell des Vorjahres, ja, Last Year's Model. Genau sowas, ne? Also jeder Dialog, den du in Uncharted und Uncharted 2 dann hörst, ist einfach cool. Ja. Ne? Es macht dir Spaß, denen zuzuhören. Genau. Die könnten auch, also sagen wir, wenn das Spiel nicht aus den Action-Szenen bestehen würde und dann einfach ein Dialog-Heavy-Spiel ist, wenn es ein Adventure wäre oder sowas zum Beispiel, das würde zum Beispiel auch schon ganz cool sein. Einfach, wenn du solche Leute in der Persönlichkeit hast, wenn Uncharted 2 ein LucasArts-Adventure wäre. Ne? Ja. Wie in Indiana Jones LucasArts-Adventure in 3D in Sachen löst. Einfach, das fände ich persönlich fast schon noch viel geiler, weil ich ein großer Adventure-Fan bin. Na, aber solche Persönlichkeit hast du nur selten. Einfach, dass es so klickt und auch eben so gut umgesetzt ist mit Synchro, mit allem drum und dran. Und das verpackt in der tollen Grafik, verpackt in dem abwechslungsreichen Gameplay, was uns Multiplayer auch noch dazu, was ist mittlerweile auch, was jetzt nicht unbedingt mein Metier ist, aber wer Bock drauf hat, kann auch einen großen Multiplayer-Part. Ein nettes Gimmick in der heutigen spielen. Zeit. Und eben durch die Größe, durch die Länge ist natürlich ein langes, also für einen Action-Blockbuster-Film ist es relativ lang, dass du es wirklich 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden spielen kannst, denke ich mal, bis du es durch hast. Ja. Ja, so 20, 25 Kapitel, ein plus, ja, eine Stunde drumherum. Also ich habe daran länger gesessen als an Modern Warfare. Ja? Ja. Ja, das ist aber auch, also ich sitze an anderen Sachen länger als an Modern Warfare, die ich jetzt nicht länger betiteln will jetzt hier. ja, aber es ist so ein Ding, was ich glaube, was ich speziell für die Weihnachtstage nochmal eben gut eignen könnte, wenn man das nicht in dem Rhythmus, wie wir jetzt durchgespielt haben, für mich war das perfekte Spiel, einfach mal um abends mal eine Stunde reinzulegen, dann kannst du mal ein Kapitel spielen oder sowas. Ja. Und das eignet sich echt immer gut, um da kurz einzusteigen. Das ist auch was, was du dir über die Weihnachtstage einfach mal geben kannst. Ja. Das ist so dann der längste Kinobesuch deines Lebens, sozusagen. Ja, genau, ist ein gutes Entertainment einfach, den du dann mitnimmst. Auch so. Und also für mich wäre das auch eben für mich der Titel des Jahres, selbst persönlich. Und auch, wenn jemand eine PS3 unter dem Weihnachtsbaum findet, das gibt es ja bestimmt sicher auch als Bundle mit Uncharted 2. Also echt, wenn Uncharted 2 dort mit dabei ist, da könnt ihr nicht wirklich was falsch machen. Nein, eigentlich nicht. Also würde ich auch sagen, da sollte man zugreifen auf jeden Fall. Da sollte man auf jeden Fall zugreifen. Ja. Vielleicht noch auf die Wii einmal kurz zu sehen. Wir hatten ja einmal kurz Dead Space angesprochen. Wir hatten Dead Space Extraction. Wäre das was du... Finde ich, also jetzt vielleicht nicht gerade für die absolute Zielgruppe der Wii irgendwie so, aber man versucht ja immer wieder so ein paar Hardcore-Titel darauf zu ziehen quasi. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also sowas wie Resident Evil, Dark Side Chronicles. Genau, also wir gehen jetzt zwar sehr ins Horror-Genre rein, aber halt auch Dead Space Extractions. Muss ich ganz wirklich sagen, hätte ich auch nicht gedacht, dass das auf der Wii so gut funktioniert. Also es ist natürlich sehr speziell halt, ne, und nicht gerade unbedingt auf die Zielgruppe, auf die normale Zielgruppe der Wii zugeschnitten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Dead Space Extractions ist ein sehr, sehr gutes Prequel einfach zu Dead Space. Also, ja, meine, ich hatte sich jetzt angesprochen, Dead Space, mein Lieblingstitel eben vom vergangenen Jahr. Ja. Ich habe mir Extraction jetzt, ich habe es leider noch nicht spielen können, aus Zeitgründen her, wäre etwas, was ich da nochmal nachholen will. Es hat sich, glaube ich, leider nicht allzu gut verkauft bisher, einfach weil diese Diskrepanz an Zielgruppe und sowas da ist. Das ist vielleicht was man, ja, also es hört sich dann auch wieder scheiße an, wenn man das dann so sagt, aber es müsste mittlerweile billig genug sein, dass man es sich einfach mal mitnehmen kann. Ja, ne? Absolut. Man verpasst da, glaube ich, nichts irgendwie. Speziell auch zum Beispiel, also Dead Space Extraction als cooler Lightgun-Shooter eben, der nochmal viel Backstory dir liefert. Also wenn du dich ins Dead Space-Universum vertieft hast mit dem normalen Spiel mit Downfall, glaube ich, hieß es, der Comicfilm, oder? Dead Space... Dieses Downfall? Ich habe ihn zu Hause, ich weiß es aber nicht mehr. Muss ich mir noch angucken. Den ich auch trotz allen Unkenrufen, die dazu kommen, den ich ganz gut finde eigentlich, den Comicfilm, also Backstory. Und das Universum nochmal erweitert wird mit dem Dead Space Extraction als Prequel, wie was passiert ist, wie was zustande gekommen ist. Ja. Ist natürlich ein Genre, womit man das mal abkönnen muss als Lightgun-Shooter auf der Wii. Ist natürlich etwas, was sehr vorherrschend ist. Ja. In der Kombination eben auch Dark Side Chronicles, das ja erwähnt von Resident Evil, was jetzt rausgekommen ist, wo ich auch den Kollegen hier über die Schulter geguckt habe, die dann das gemacht haben und als alle Resident Evil-Fan nochmal eben auch genau das liefert, was Dead Space Extraction dann macht, dir Backstory gibt und zusätzliche Geschichten zu den alten Spielen, die du von damals erkanntest, die einfach nochmal Fragen beantwortet, Sachen auffüllt und auch eben, was ich ganz cool fand, dort bei Dark Side Chronicles speziell, aus den alten Spielen, die aus Render-Leveln bestanden, dass du die Sachen mal komplett ausmodelliert in der 3D-Grafik dann zu sehen bekommst und wie so ein Remake vielleicht auf der Wii dann aussehen könnte. Und ich hätte absolut nichts dagegen, wenn einige der Titel, die dort eben in Kurzfassung behandelt wurden, aus den ganz alten Zeiten, die eben noch in eher magerer Optik dann unterwegs waren, die du dir heute irgendwie noch geben kannst, wenn die als Wii-Remake, es muss kein PS3, kein Xbox-Remake sein, einfach als 3D-Wii-Remake, dass du es dir einfach nochmal dann geben kannst. Da würde ich mir schon, das fände ich schon ganz cool. Da hat Dark Side Chronicles nochmal die Sachen, die Gelüste drauf geweckt. Ja. So irgendwas, was man dann auch mit runternehmen könnte. Ja. Für den DS vielleicht noch ganz kurz. Professor Layton. Wenn wir eine etwas jüngere Zielgruppe. Also, es ist eine. Würde ich nicht sagen. Also, Professor Layton war auch das. Man könnte es auch als jüngerer. Professor Layton ist auch mein Game of the Year auf Handhelds. Absolut. Absolut. Super klasse. Also, wie so ein interaktiver Krimi mit Rätselelementen und so. Also halt so Krimi-Buch irgendwie so. Tolle aufgemachte Geschichte, finde ich. Ja, schön. Man muss immer gucken, was man genau dann damit haben will. Also, viele Leute, also wenn man es oberflächlich betrachtet, viele Leute können es eben mit einem richtigen Adventure verwechseln, weil es ist eben wie ein Grafik-Adventure aufgebaut, wie eine Kriminalstory. Und wer das erste Professor Layton kennt, du hast eben diesen. britischen Gentleman als Hauptcharakter, der eben Archäologe ist, wie man jetzt erfahren hat, wirklich, an der Universität dann doziert. Aber seine wahre Leidenschaft liegt an dem Rätsellösen. Ja. Ne? Und Rätsellösen bedeutet in der Hinsicht, ich meine, ich habe für derbesten.de, was wir bestimmt auch nochmal verlinken werden hier im Podcast, ja, natürlich. Einen großen Professor Layton-Artikel über meine Erlebnisse mit dem Spiel und mit der Serie dann dementsprechend geschrieben. Ja. Und ich habe es, glaube ich, dort dann so zusammengefasst, ist so Dr. Kawashima mit Story ungefähr. Genau. Kann man so bezeichnen. Es ist eigentlich ein Rätselbuch, ne? Also jetzt nicht direkt nur Matheaufgaben oder sowas, also du hast dann so 150 verschiedene Aufgaben und so, das sind so Logikrätsel und Schieberätsel. Das Ganze wird dann ungefähr so aufgebaut, los, lass uns mal dem Weg entlang laufen. Oh, hier liegen da Steine. Mensch, da fällt mir gerade ein Rätsel doch da ein. Ding, ding, ding, ding. Genau. Und schon hat man ein Rätsel über Steine, was man lösen kann. Genau. Und es ist so, innerhalb dieses Kontexts, dieser Geschichte sind eben solche kleine Rätsel mit drin verpackt. Die manchmal müssen die Sinn machen, also manchmal machen die Sinn, was weiß ich, dass du vor einer Tür stehst und du hast einen Schlüssel und weißt nicht, wie das zu verwenden ist. Und dann ist das Rätsel, das sich darum dreht, wie du den Schlüssel benutzen kannst. Was auch eins der ersten ist, auch ein ganz cooles Ding. Ja. Manchmal auch einfach nur, oh, da liegen Steine, mir fällt ein Steinrätsel ein. Ja. Aber sie sind nicht simpel. Also sie sind jetzt nicht simpel im Sinne von, mein Gott, sind die dämlich irgendwie so. Also, nee, es sind eben, also im Original, im japanischen Original, und das ist auch eine Sache, warum es hier eben dementsprechend lange dauert, bis die Spiele rauskommen. Da gibt es schon vier Layton-Spiele mittlerweile fast schon, glaube ich. Also das vierte kommt bald raus. Fünfte und sechste sind in Planung, ein Kinofilm kommt und so weiter. Die Rätsel dort entstammen von einem bekannten Professor, also nicht der Kawashima, der Doktor, sondern ein anderer Professor, der dort bekannt ist durch so Rätselbücher eben, der solche Logikrätsel eben aufstellt, und mit dem haben sie zusammengearbeitet und solche Sachen erarbeitet. Und die sind für den japanischen Markt speziell eben auf Wortspiele dann bezogen, die in Japan Sinn machen oder sowas, und die sind nicht komplett übertragbar natürlich, nee, ne, über irgendwelche Wortspiele, die da sind. Die müssen dann neu entwickelt werden dafür. Sind dann eben aber mit dem guten Aufwand gemacht, so in der Form, man muss sich das Spiel nicht vorstellen, dass wenn man an einem Rätsel scheitert oder nicht weiß, wie man es lösen kann, dass man da nicht vorankommt. Es gibt ein paar Rätsel, die muss man dann irgendwie, muss man lösen, eine Handvoll Sachen eben, also viele sind optional, die dann dort gegeben sind, aber die sind dann auch dort so reingepackt, dass man es entweder wirklich lösen kann. Also ich hatte keinen Fall wirklich im Spiel, wo ich gesagt habe, scheiße, jetzt komme ich da einfach nicht dran vorbei. Du kannst dir Hinweise dazu kaufen, die dir dementsprechend nochmal bei der Problemlösung helfen. Ja, du findest Münzen und die kannst du dann quasi... Münzen, die du einsetzen kannst. Also es ist schon, es will dir nichts beibringen, das Spiel. Und das ist das Gute, was ich finde daran. Ne? Also es ist kein Wissenstraining, kein Reaktionstraining und so weiter. Es gibt auch keine Reaktionstests in der Form. Ne? Es ist auch kein VarioWare, sondern es ist einfach mal, um die Hirnmummel anzustrengen. Ja. Und oft kann man auch sagen, nee, für das Rätsel habe ich jetzt gerade nicht den Kopf. Oder manche Sachen, die mir auch dann total so, wo einfach die Hirnleistung in die Richtung nicht hin will, irgendwelche so Object Space irgendwie Rätsel, okay, dreidimensionales Denken, okay, alles, wenn ich diesen Ausschnitt jetzt in 3D zusammenfalte als Kubus und das dann umdrehe, wo landet dann Peak Ass oben? Oder irgendwie so. Das sind dann so Sachen, wo ich dann Probleme dann mit hatte, dann kann ich das Rätsel eben auslassen. Ja, aber das meine ich halt, es fördert oder beziehungsweise es spricht mehrere Arten von Sinnen irgendwie auch an und auch von Rätsel Konstruktion irgendwie so. Also du hast halt nicht nur immer eine Art von Rätsel, sondern es spricht mehrere Richtungen irgendwo eben auch an. Ne? Und eben was da zusammenkommt, also nur wenn die Rätsel so wären, ich hätte es vielleicht auch gespielt, aber die Verpackung ist eben das, was mir Spaß macht. Mhm. Und das ist auch eben eine Sache, Professor Layton stammt von Level 5. Das sind sind meine Lieblingsentwickler aus Japan seit längeren Jahren. Das sind japanische Rollenspielentwickler. Ja. Die haben unter anderem Dark Cloud die Serie gemacht oder Rogue Galaxy. Dragon Quest 8 haben sie für Square Enix entwickelt. Also wer mit den Titeln was anfangen kann, die sind einerseits immer grafisch sehr up-to-date und die haben ihren eigenen Stil, ihren eigenen Charme. Speziell was Charaktere angeht, was Synchro angeht. Besonders Dragon Quest 8 ist meiner Meinung nach auch das beste Rollenspiel der PlayStation 2-Generation. Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, Nicole. Ich habe es nicht gespielt, aber ich kenne es auf jeden Fall. Du kennst es, ne? Also da, was alles an Dialogen und Charme einfach dort, das sind richtige Charmbolzen, die Leute. Ja. Und Professor Layton strahlt einfach diesen Charme aus durch diesen... Ja, es ist alles so gezeichnet in so einem französisch-halb-japanischen Comic-Stil mit sehr, sehr tolle Musik. Ja, wollte ich gerade sagen. Der Soundtrack ist wirklich toll. Tomohito Nishiura, ein sehr guter Komponist aus Japan, der eben so stilistisch immer dorthin tendiert, das zu machen. Ich habe die auch auf dem Laptop drauf, die Soundtracks. Und es erzeugt eine echt schöne Stimmung, echt ein schönes Gefühl. Die Charaktere sind gut geschrieben, sie sind synchronisiert. Ja, genau, das ist einer der wenigen, also auf dem DS wird ja leider nicht so viel synchronisiert, so, aber dort ist die Lokalisation erstens gut und zweitens auch, ja, doch. Die, also, die deutsche, ne? Die deutsche Lokalisation, ja. Genau. Ich habe nur die englische gespielt, also habe ich den Vergleich dort nicht. Ja. Aber die englischen sind mir natürlich dann ins Hirn reingebrannt, wie A true gentleman never leaves a puzzle unsolved. Ja. Ja, was Kollege Tran nicht so richtig aussprechen konnte. Also ich bin nicht der einzige Professor Layton-Fan eben hier. Ich meine, Nicole natürlich auch, Kollege Trans von Game One, auch ein sehr, sehr großer Fan, was das angeht. Und ich bin kein Fan von dem Genre direkt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Professor Layton gefiel mir sogar als jemand, der das Genre nicht so oft spielt, irgendwie so doch wirklich sehr gut. Also ich glaube, es liegt doch wirklich so ein bisschen am Stil, dass es halt nicht so typisch, wie du schon sagtest, so fernöstlich irgendwie so ist, sondern dass es halt auch ein bisschen den westlichen Stil halt rüberkommt. Genau, es hat seinen eigenen Geschmack, seine eigene Farbe. Und genau. Level 5 können eben beide Richtungen, die können sehr japanisch werden. Mhm. Die können, die arbeiten momentan in Japan mit den Ghibli-Studios zusammen, also Hayao Miyazaki, Prinzessin Mononoke oder das wandelnde Schloss und so weiter, die dann dementsprechend seine Produktionsfirma, die arbeiten mit denen zusammen, dass die ein Spiel gemeinsam umsetzen, was auch stilistisch natürlich auch wieder japanisch, aber auch wieder was anderes ist. Die sind also sehr variabel, sehr versatile, wenn man das so gut auf Englisch sagt, was das angeht. Und Layton ist in Japan ein immenser Erfolg, eben dadurch, dass sie auch viele Spiele rausgebracht haben, in Europa, in den USA auch mit dem ersten Teil eingeschlagen. Ich meine, mich speziell als Adventure-Fan primär interessiert, aber der mir dann auch eben nahegebracht hat, dass ich auch mit den Rätseldingern auch so meinen Spaß haben kann. Und ich kann eigentlich auch den Release des dritten Spiels dann nicht mal abwarten. Das Professor Layton und ich glaube, The Time Travel oder sowas ist es. Irgendwas um Zeitreisen geht es im dritten Teil. Oh, was okay. Dann, ja. Ist jetzt ein bisschen abgehobener. Ja, naja, es ist ja alles, also ich will nicht spoilen, was die Storys dann dementsprechend dort angeht. Es sind natürlich Mysterien, die man dort auflöst in den Spielen, während man dann immer weiter ein Rätsel dann löst. Und es geht schon ein bisschen ins Übernatürliche dann rein. Die Schatulle der Pandora. Die Schatulle der Pandora, weil, wie die Auflösung dort im zweiten Spiel ist oder beim ersten auch, wo du in Saint-Mystère, einem Dorf bist, indem du nach dem goldenen Apfel suchst. Immer schön das MacGuffin, was dir dann immer vorgesetzt wird, was du dann lösen musst. Aber es ist alles cool verbaut, es wird cool aufgelöst und es funktioniert eben auch dort drin. Und es ist ein Spiel eben, das würde ich nicht nur einem typischen Gamer geben. Nee, ja? Absolut das nicht. Ist ja, also nicht umsonst wird es in den USA, glaube ich, eine Werbung mit Lisa Kudrow, also der Schauspielerin von Friends, dann dort verkauft, wie die auf der Couch sitzt und dort Professor Layton Rätsel löst. Ja. Ne? Weil das ist ein Ding eben, also der DS ist ja eh geht ja eh durch alle Altersgruppen und es ist eben nicht nur ein reines Gamer, also richtig Hardcore-Gamer-Gerät. Ja, das ist ein Spiel, womit du als Hardcore-Gamer als auch als Casual-Gamer wirklich deinen Spaß haben kannst, weil es charmant ist, weil es gut funktioniert, weil es richtig, richtig gut gelungen ist. Ja, absolut. Weil das kann man dementsprechend auch geben. Ich würde sagen, lass uns mal kurz ein paar Titel nur mal kurz anerwähnen, jetzt nicht so im Detail, einfach damit da noch mal ein bisschen mehr Auswahl hier dran ist. Ja. Wo bei der Wii vorhin waren, ich würde gerne noch mal, natürlich ist das jetzt die obligatorische Antwort, aber New Super Mario Brothers Wii. Halt große Zielgruppe. Halt große Zielgruppe, aber also ich habe es mir für Game One hier angeschaut und es ist wirklich, also damit kann man wirklich gar nichts falsch machen. Mhm. Ne? Das ist ein Jump'n'Run-Titel der klassischen Schule mit 4 Spieler maximal Koop-Modus, damit man auch mit anderen Leuten zusammen, du kannst es als Casual-Spieler gut spielen, du kannst es als Profi gut spielen, also Casual-Spieler speziell nochmal jetzt hier das Feature mit dem Super-Assistenten. Mhm. Wenn du irgendwelche Level nicht schaffst, kein Problem, spiel das Level für dich, den Level durch. Ne? Es ist was Spezielles. Also jeder kann sich den Titel kaufen, jeder wird seinen Spaß damit haben. Ein echt, echt gutes Ding. Ne? Und Koop. Koop. Wie gesagt, ob alleine, ob im Koop. Im Koop wird dann irgendwann ein Battle dann draus, ja. Ne? Dass man sich um die Vorherrschaft im Mario-Land kämpft und allen die Power-Ups wegnimmt, was wieder eine andere Dynamik ist, die du bisher nicht hattest in Mario-Titeln. Mhm. Das wäre ein Ding, wo natürlich was die normale Klischeewahl dann ist, aber das solle sich jeder mit einer Wii, wenn er was klassisch Traditionelles will, packt so einen Weihnachtsbaum, habt ihr auch echt gutes Weihnachtsfest. Vielleicht sogar mit der Familie zusammen. Ja, genau. Macht's wie Nils. Ja, wie Nils, genau. Statt Ziff wird dann eben Mario gespielt. Ja, ist auch, ich meine, so in der Form hast du irgendwas noch, was du kurz mal ans Herz legen, also wir müssen jetzt, glaube ich, nicht Modern Warfare 2 oder sowas besprechen, das muss ja nicht sein. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt so, also ja. Liberty City Stories. Liberty City Stories, speziell in der Disc-Fassung eben jetzt hier, die so für wenig Geld verfügbar ist. Ja, also, mit The Lost and Damned und The Ballad of Gay Tony natürlich. Genau, das sind natürlich die beiden Add-ons für Grand Theft Auto 4. Genau, auch also, ohne das Hauptspiel was, spielbar. Was sehr interessant ist eben, du kriegst das jetzt für 30 Euro, glaube ich. Mhm. Ne? Ja. Für 30 Euro und das Hauptspiel ist mittlerweile, glaube ich, auch das Platinum relativ günstig. Aber was interessant eben ist, dass du, wenn du diese Disc gekauft hast, normalerweise brauchst du das Hauptspiel und kannst dann gegen Microsoft Points die dann runterladen, die Add-ons. Und wirst dabei auch ungefähr 40 Euro los. Jetzt kriegst du beide Add-ons, die jeweils eine Spielzeit von 12, 13 Stunden haben. Ja. Und eigene Level, eigene Charaktere, eigene Storylines auf einer Disc mit Bonus-Content sogar, weil du hast einen Radiosender mehr bei Gay Tony. Ja, ja, mein Wert liegt. Ich glaube, das ist sogar der beste Radiosender dort. Da ist Roxette mit drin, aber das ist egal. Ja. Aber die Charaktere sind halt auch wieder ziemlich gut ausgearbeitet. Ziemlich gut ausgearbeitet. Lost and Damned, ein Bikerspiel um den Biker, Biker-Gang, bei dem du einträgst. Und für mich auch ehrlich, Gay Tony ist inhaltlich so das beste GTA-Spiel der letzten Jahre. Ja, was einfach Missionsauswahl, was Base-Jumping, was jetzt dort mit reingetan wurde. Ja, die neuen Features eigentlich. Rockstar hat es wirklich geschafft, tatsächlich nochmal eine Schippe draufzulegen, was die Features und quasi die Inhalte angeht, irgendwie so finde genau, ich. Genau, genau. Das war etwas, was vielen Leuten, also GTA 4, so viel Spaß, wie wir auch hier damals hatten, ist einigen Leuten in der Langzeitmotivation ein bisschen abgegangen, weil früher konnte sie sich bei einem GTA-Titel, der war ja so vollgestopft mit Schwachsinn und Features, speziell bei einem San Andreas, wo du wirklich monatelang, vielleicht jahrelang spielen konntest, ne? Einfach weil da so viel los war. GTA 4, so, da ist natürlich auch typisch GTA Schwachsinn oder so weiter drin, aber es ist ein bisschen mehr in diese realistischere Schiene gegangen, dass du eben nicht überall Base-Jumps machen kannst und irgendwie mit dem Motorrad vom Hochhaus fliegst und dann irgendwo runterjumps. Das haben sie wegreduziert im Sinne der Story-Erzählung des Inhalts, und das ist etwas, was durch Gay Tony, speziell durch die Features, die reingekommen sind, wieder aufgeflammt ist. Ne? Ja. Und ich hatte mehr Spaß mit dem Gay Tony jetzt hier als mit dem GTA 4 damals, und da hatte ich schon sehr viel Spaß damit. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, also es ist absolut nochmal eine Steigerung von dem. Eben. Und es ist im also Uncharted 3 war der PS3-Exklusivtitel. Du hast 3 gesagt. Ja, Uncharted 2 für die PS3. 3 kommt erst noch. Uncharted 3 für die PS2. das war der PS3-Exklusivtitel. Also Liberty City Stories, so der Xbox-Exklusivtitel, den man sich dementsprechend geben kann. Ja. Was mich interessieren würde, Nicole, nochmal, was ist denn dein Weihnachtsspiel, was du dir jetzt vornimmst für die Weihnachtszeit? Oh, da gibt es wirklich so einige Titel, die ich mir jetzt nochmal angucken wollen würde. Ich muss es wieder sagen, Dragon Age ist was mich Dragon wirklich, Age, du genau. Hast uns heute nicht den Pulli an, würde ich nochmal erwähnen. Nein, und es hat auch nichts damit zu tun. Es ist einfach wirklich für mich ein sehr interessantes Spiel. Ich mag auch Mass Effect sehr gerne. Das ist ja der gleiche Entwickler mit BioWare. Ach ja, Mass Effect. Ja, genau. Freue mich auch schon sehr auf Mass Effect 2, wenn ich ehrlich bin. Das kommt ja erst im nächsten Jahr. Ja, Ende Januar. Ende Januar, genau. 29. Ja. glaube ich war es. Und BioWare mit Dragon Age ist für mich auf jeden Fall was, wo ich sage, das möchte ich auch auf jeden Fall noch spielen und auch durchspielen vor allem auch. Mhm. Ansonsten habe ich irgendwie so was spieltechnisch eigentlich soweit fast alles abgegrast. Jetzt muss ich mal wirklich überlegen. Du kommst ins Spieleloch rein. Ich habe nichts mehr zum Spielen gegen Weihnachten. Ich habe schon alles hinter mir. Nein, das ist eigentlich gar nicht mal. Aber mir fehlt dann halt auch manchmal echt so ein bisschen die Langzeitmotivation dazu. Aber wie du schon sagtest, es gibt halt so ein paar Titel, irgendwie so, die holt man dann nochmal wieder raus. Irgendwie so. Irgendwas, was du dir auf Halde gelegt hast, was du vielleicht dann nochmal jetzt rausziehen willst, jetzt wo Weihnachten da ist? Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2. Das muss ich unbedingt noch, das habe ich ja schon angespielt, ich habe es noch nicht ganz zu Ende gespielt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch ein Spiel, das ich mir für Weihnachten auch auf jeden Fall noch rausziehen werde, auch noch auf jeden Fall. Also. Ich denke mal, ja, das sieht ähnlich, also ich habe mir Assassin's Creed 2 jetzt auch geholt, und das gefühlt ist es für mich jetzt auch momentan vielleicht das Spiel, wo ich mich über Weihnachten hinsetzen kann. Mhm. Es hat mich noch nicht ganz so sehr gepackt, muss ich sagen, für die ersten 1-2 Stunden, die ich es gespielt habe, aber wenn ich mir, also ich habe den ersten Teil jetzt auch nicht unbedingt gespielt. Ich muss mich da, glaube ich, noch ein bisschen reinfuchsen, was das alles dort angeht, mit ja, als Assassine in der Stadt rumlaufen und Leute ausrauben und was das alles dann angeht. Ja, das ist alles also, neu im ja, Vergleich zum Kollege Trant war sehr, sehr begeistert und hat es auch eben als sein Spiel des Jahres ausgerufen, was er im Vorhinein nicht erwartet hätte, auch als Nichtkenner des ersten Teils. Wäre etwas, was mir nochmal ging. Und Dragon Age natürlich auch. Ich spiele das momentan auch privat. jetzt hier mal am Wochenende ein paar Stündchen, wenn ich dann die Zeit dafür habe, oder mal einen Abend mal kurz reinlegen. Ja. Nach dem Test, den ich für Game One hier schon gemacht habe von dem Spiel, wo ich natürlich mich dann so durchhacken musste, durch die Sachen, will ich das mal in Ruhe genießen und mal mir mal ein paar andere Origin-Stories angucken. Ich bin gerade mit einer Elfenmagierin namens Ursula unterwegs. Oh, auch schön. Ja. Ja, ich bin auch mit einer Dame unterwegs. Und bin gerade erst in Ostagar angekommen. Für die Leute, die es kennen, ist relativ am Anfang noch, weil ich einfach hier nochmal ein bisschen die Sachen ausprobiere. Aber das wäre was, was man über die Weihnachtstage nicht sonst geben kann. Ich habe ein bisschen Angst davor, ehrlich gesagt. Eigentlich, was ich über die Weihnachtstage machen könnte, wäre mein Weihnachtsspiel des letzten Jahres nochmal weiterführen. Ja. Weil damals hat Fallout 3 meinen Weihnachten gefressen. Ja, ja? Das ist halt wieder so eine Sache, da könnte ich eigentlich auch nochmal gut das Ende nochmal sehen. So. Ja. Ich habe mal, also Fallouts habe ich mir damals für Weihnachten geholt. Ja. Genau. Und ich hatte vorher Oblivion ausprobiert, ist ja vom gleichen Entwickler bei Bethesda. Mhm. Es ist ja essentiell dann Fallout. Fallout ist dann in der Dreier-Version ein klassisches Rollenspiel, aber mit Endzeit-Setting und so weiter. Ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass es mich so fesselt, aber es hat wirklich meine komplette Weihnachts- und so Anfang des Jahreszeit geschluckt. Ne? Das war das Spiel, das habe ich auch nicht mehr wirklich so oft, einfach weil ich durch den Job so sehr umgeben bin von solchen Spielen und einfach zu Hause nicht mehr so oft spiele. Ja. Dass du dich morgens aufwachst, du packst vielleicht die Uhr daneben an und fängst an zu spielen, guckst ab und zu mal auf die Uhr, da sind schon 2 oder 3 Stunden vorbei und legst dich hin, weil Nacht ist, und dann wachst du wieder auf und kannst weiterspielen. Ja. Ne? Und das hat wirklich, also einerseits ist es cool, andererseits auch erschreckend, wie sehr die Zeit dann wegschmilzt. Ja, klar. Und ich hatte Fallout, ich bin bei so 50 Stunden oder 60 dann dort gewesen. Ich habe noch nicht alle Hauptquests gemacht und nicht alles dort erkundet. Aber ich musste damals aus Zeitgründen eben aufhören, weil wieder die Arbeit losgegangen ist. Mhm. Und jetzt habe ich mir die Game of the Year Edition geholt, weil ich habe die alte verkauft, und mit der neuen, da sind die 5 Add-ons dabei, die rausgekommen sind. Absolut Kaufempfehlung. Auch absolut für wenig Geld, auch so für zwischen Game of the Year 30, Edition. 40 Euro, ich weiß nicht, wie viel es kostet, 40 wahrscheinlich. Ja, ich glaube gar nicht mal, es kommt drauf an, für welche Plattform. Kommt drauf an, ich habe es mir für die Xbox nochmal geholt, damit ich meinen Spielstand weitermachen kann. Ja. Und ich könnte da, eigentlich könnte ich da nahtlos weitermachen, wo ich dann aufgehört habe, aber da habe ich auch, ich weiß nicht, ob es dann 2 Weihnachten am Fallout dann geben. Ne? Das muss man ausbalancieren. Ja, ja, klar. Ne? Also, ne? Aber Fallout, ja, absolut. Also da kann man sehr viel Zeit mit verbringen. Man muss dann dementsprechend gucken, was man dann so alles machen kann. Das war Ingo, unser Sprecher, der gerade am Fenster vorbeigefahren ist. Ja, für die nächste Game Folge. Für die nächste Folge. Ich da fröhliche Weihnachten. Ich glaube, den sehen wir jetzt nicht mehr. Ja. Nee. Obwohl, heute Abend stehen ja die Game Awards an. Also, ja. Ja. Ist natürlich während zur Ausstrahlung dieses Podcasts alles längst passiert. Ja. Ja, aber wir gehen jetzt gleich schön und schauen uns die Game Awards mal gemeinsam an. Mal schauen, wie es wird. Mal schauen, wer gewinnt. Ich habe Chrono Trigger wird's im Handheld-Bereich. Handheld? Ja. Nee, verrat mir nichts. Ich hab mir noch nichts angeguckt. Anderes, ja. Deshalb, ja, wahrscheinlich ist GTA wieder. Hm. Kein schlechtes Spiel. Für den DS kann ich auch nur empfehlen. Ja, ist für die PSP übrigens ja jetzt auch rausgekommen. Chinatown Wars, ne? Ja, aber nicht sorry, so gut Rockstar. Nee, also da hätten sie auch wirklich GTA 4 für die, ja. Ich hätte es eher auf der PSP jetzt ehrlich gesagt gespielt als auf dem DS, weil ich glaube, ja, das Touchscreen-Zeug habe ich nicht so viel Bock bei dem GTA. Ja, ich glaube aber, man merkt aber wirklich, dass Rockstar eigentlich GTA Chinatown Wars für den DS eigentlich ja nur angedacht hat. Das sollte ja der Durchbruch sein. Es wird einfach portiert. Mal gucken, ob wir da noch was rausschlagen können, jetzt für die PSP Go noch mal ein bisschen. Genau, ist mehr die Zielgruppe, schauen wir mal irgendwie so. Vielleicht ist in der Form ja da noch mal irgendwas irrig. Also, um auch mal zu einem Ende zu kommen jetzt hier, also ich glaube, ihr müsstet jetzt, ist auch ein recht langer Podcast wieder geworden, wenn ich dann drüber... Ja, bei so vielen Leuten. Bei so vielen Leuten, das Mikrofon hin und her gereicht. Hätte jetzt nicht gedacht, dass wir die Marke jetzt hier unbedingt erreichen. Nee, ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist eine gute Länge eben, um das mal auf den Weihnachtseinkauf mal mitzunehmen, mal auf den Kopfhörern sich dann... Oder beim Plätzchen backen. Beim Plätzchen backen. Vielleicht mal gemeinsam mit der Familie um die Anlage sitzen und sich diesen Podcast anhören und Weihnachtslieder singen im Hintergrund. Ja. Spielt mehr miteinander. Eben. Also danke nochmal, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, wir haben euch mal ein bisschen was vom Gamer-Weihnachtsgefühl nochmal wieder vermittelt. Genau. Was es dann dementsprechend angeht. Und natürlich ist es jetzt hier auch jetzt, also ich habe auch keine Ahnung mehr, welcher Podcast das jetzt sein wird, der wann und wo ausgestrahlt wird. Ich glaube, wir werden dann entweder noch einen machen, der vorher läuft, oder einen, der später läuft und so weiter und so fort. Müssen wir mal gucken. Aber ja, es wird auf jeden Fall nicht der letzte sein. Es wird auf jeden Fall nicht der letzte sein. Wir müssen ja eh erstmal schauen. Ich bin auch podcast- und arbeitsmäßig ein bisschen ausgelastet, was das alles angeht. Und ich glaube nicht, ich muss mal gucken, dass ich mich nicht zu dünn dann mache, sozusagen. Nein, ne? Natürlich dass ich dann nicht. Auf jedem Podcast, der in Deutschland läuft, ist der Gregor mit dabei. Nein. Und schreit den Leuten eine Frikadelle an, so in der Form. Aber ich finde es cool. Es hat mir Spaß gemacht, ja, ne? Dass wir hier nochmal einfach uns schon mal in die Weihnachtsstimmung gebracht haben und euch, glaube ich, dann dementsprechend mit. Ja. Sag danke nochmal für den regen Zuspruch, für den ersten Podcast und das Feedback, das ihr uns gegeben habt. Bitte noch mehr Feedback. Also das, ja, das immer wieder gerne. Immer wieder gerne Kommentare oder Mails oder sonst was. Ja, falls ihr irgendwelche Themenwünsche habt. Genau, Themenwünsche wäre ja auch sowas. Also in Richtung hier für der Lesson.de wird sich das wahrscheinlich auf so Specials oder sowas dann hinausarten, wie eben so ein Weihnachtsding. Vielleicht kommt ja mal eine interessante Thematik, die wir hier in der Runde mit anderen Gästen und so weiter besprechen könnten, ja, dass wir dementsprechend uns nochmal ein paar andere Leute ranholen. Na, es müssen ja nicht immer nur wir sein, nee, die man dann dementsprechend dort hören kann. Und so, solange da einer halbwegs durch die Runde leitet und andere auf die Finger klopft, wenn die vom Thema abweichen, dann passt es ja. Ja, genau. Wie in der Schule. Wie in der Schule, ja. Mhm. Immer mit dem Lineal vorne einen drauf. Insoweit kauft euren Kindern keine Golfspiele, es sei denn, sie wollen eins. Es sei denn, sie wollen eins, ja. Dann prüft aber noch nach, ob es so wirklich eure Kinder sind. Ne? Immer hast, alles abprüfen. Hast du denn noch irgendeinen Weihnachtsgruß, den du loswerden willst, Nicole? Also ja, ich danke der Community auf jeden Fall, dass sie so rage immer kommentiert und ich hoffe, wir machen das natürlich auch alles zu eurer Zufriedenheit und wir versuchen natürlich auch weiterhin unser Bestes zu geben. Ein weiteres Jahr neigt sich ja wieder so langsam dem Ende. Ja, so. Und ein Jahr erfolgreicher als das andere natürlich. Ja, natürlich, no? Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, der Community sei Dank. Wir freuen uns natürlich auch über jede Art von Feedback immer wieder und hoffe, dass wir das auch so weitermachen können. Natürlich auch von Nils, Eddie und Simon und Budi. Genau, und danke auch an den Jafar, der uns bis hierhin begleitet hat, der uns jetzt mit seiner Abwesenheit leider beglücken muss. Ja. Dadurch, aber wir werden ihn bestimmt noch mal auf die eine oder andere Art vielleicht hier mit einbauen. Er hat ja bestimmt sicher auch seine Fans, die alle warten. Ein paar Texte wird er auch noch bringen. Ein paar Texte wird er dementsprechend aufbringen. Ja. Lest den Layton-Artikel, der ist echt gut. Genau, ja, den verlinken wir auch gleich. Ja, wird auch gleich verlinkt. Okay, gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich schon mal hier. Ich bin der Gregor. Ein Abschlusswort. Ich wollte gleich was singen auf Griechisch. Oi, ja, schön. Dann sage ich auch schon mal Tschüss und viel Spaß bei Gregors Liedchen. Okay. Jetzt singe ich nicht mehr. Ciao.